Ich gucke jetzt mal, ob der auch. Ah ja, der nimmt bei mir auch auf. Okay, jetzt nehme ich auch auf. Ich mache einen Clap, um es zu synchronisieren am Ende. Ich kann nicht clappen und push-to-talken gleichzeitig. Fuck. Das ist wirklich hart. Oder auf die Backe, warte ich. Auf die Backe. Ah, fuck. Ah, das hat wehgetan. Aber ich darf danach nicht so direkt. Ja, so ist gut. Geil. Aufnahme starten. Okay, ist okay. Und ich kann es sogar klappen. Geilo. Das ist dann noch leichter für. Hast du deine Nase auf dem Knopf oder was? Ich habe keinen Push-to-Talk aktiviert. Hast du Push-to-Talk aktiviert? Ah. Laufen eure Aufnahmen alle? Yes. Ja, die laufen. Aber gleich Sehr gut. kann es sein, dass Ja, was? Was kann sein? jemand vorbeikommt und mir einen Schlüssel bringen muss. Dann muss ich mich kurz ausklinken. Ja, das ist Ja, das ist okay. okay. Kann auch passieren, dass meine demente Oma reinkommt und die Glühbirne rausdrehen will, weil das Strom spart. Das hat sie gestern gemacht. Ich hoffe, sie macht das heute nicht. Kann auch Ich passieren, dass fange hier, wie gesagt, dass die Idioten anfangen, die Straße aufzureißen. Kann auch passieren, dass ich einfach einen Herzinfarkt kriege. Was macht ihr dann? Weiter. Keine Ahnung. Einfach Ja, weitermachen. da müssen wir den Podcast in Zukunft ohne dich machen. Das wäre schade. Aber dann kommen wir hier nicht mehr in den TS rein. Ja, stimmt. Ich weiß, nee, ihr habt jetzt dieses Herz, das Friend-Herz. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt mächtig seid. Aber ich bin sogar schon, Leute, ich bin Servergruppe Brony, Mann. Ohne Scheiß. Geil. Mach mir das einmal nach. Mach ich. Ich habe richtig was zu bieten. So, und damit herzlich willkommen zur zweiten 2018-Folge vom Musikpodcast. Hallo Die Jungs. zweite erst. Ja gut, also wir haben noch eine aufgenommen, die Jahrescharts. Und Jahrescharts Wow, sind ich habe in 3 Monaten Geburtstag. Sorry, ja, ja, okay, also. Jahrescharts sind bei uns ganz speziell. Normalerweise sagt einer während den letzten 20 Minuten Scheiße, die ganze Aufnahme von vorher ist kaputt. War das letztes Mal eigentlich auch so oder nicht? In der 2016er-Version bist du, glaube ich, auf dein Kabel gesessen, Let's Fail. Und letztes Mal war bei mir die Aufnahme zwar im TS total fast unverständlich. Altes Interface, by the way. Aber im Logic irgendwie, ich habe dann da nachher drauf geguckt, das war ein Rechteck. Nice. Das war nicht mehr zu retten. Künstlerisch wertvoll. Ja, war. Ja. Geometrische Form, immer Kunst. Klang wie die letzten 30 Sekunden von Mr. Self-Destruct. Das ist doch gut, da kannst du eine Extended-Version draus machen, quasi. Einfach hinten Das habe ich dran mir dann cutten. auch gedacht. Ja, man kann es einfach hinten dran packen. Ja. Ah! Rest in peace. Ich wollte nur kurz die Sirenen zeigen. Ich wollte nur mal zeigen, was hier. Das ist mein neuer Synthesizer. Damit muss ich dealen hier. Hä, wo wohnst denn du eigentlich? Also so Ortschaft. Neukölln. Ja, ich wollte es gerade sagen. Kreuzberg oder Neukölln. Hey, Kreuzberg ist doch voll alternativ jetzt geworden, oder? Das sind doch jetzt auch die ganzen Hipster. Die gehen doch jetzt alle von Friedrichshain weg, Ja, in oder? Kreuzberg sind die schon lange. Wenn du wirklich cool sein willst, gehst du nach Neukölln. Die nicht nach Kreuzberg reingelassen werden. Was ist Du kannst ja da auch rumlaufen, oder? Ja, also mir passiert, also mir ist noch nie, aber wir alle, die hier wohnen, eigentlich ist noch nie was passiert. Das halte ich für ein Gerücht. Ja? Nein, eigentlich nicht. Alles Nö, ist muss eigentlich man ganz wissen. friedlich hier. Und der Döner ist hier geil, einfach. Ja, sag nix, ey. Ich habe jetzt gerade meine Lieblingsdöneria gewechselt. Also meine alte wird vermutlich abgerissen, aber das ist nicht das Problem, sondern die neue, die ist einfach noch ein bisschen besser. Die ist aber blöderweise einfach mal 3 Euro teurer als der Schnitt. Lass einfach einen Döner-Podcast machen, Mann. Ohne Ja, Scheiß. wo ist denn, was ist denn euer Das war der Lieblingsdöner? pure Luxus gewesen. Was? Ja, hau mal raus erstmal, wo dein neuer Lieblingsdöner ist. Der ist, wenn ihr mal nach Basel kommt, an der Heuwaage unten, der neue Heuwaage-Grill. Gegenüber ist der Steingrill, das ist die 24-7-Bude. Sind aber keine authentischen Namen, finde ich. Ja, sorry, Nee, das ist. warum heißt der nicht Halal-Döner? Ist echt so. Weil das ist eigentlich kein Dönerladen, also die haben eigentlich alles. Also Heuwaage Grill ist eigentlich relativ gehoben, aber die Diesen haben. gehobenen Döner. Ja, die haben was. Die machen den Döner zuerst. Zuerst mal ist das Zeug wirklich super. Dann haben sie auch nur auf bis 4 Uhr nachts, glaube ich, am Wochenende sogar bis 5. Es ist endlich mal eine Bude, die nicht sonntags zu hat, wie meine alte. Und dann hat sie vor allem auch noch den Pluspunkt, dass sie. Ich glaube, die machen. Also primär Dürüm, die machen den Dürüm. Und schmeißen den noch mal kurz rein und dann wird er so richtig knackig. Also mich haben neulich die Bullen angehalten abends Weil mein Döner so knackig war. auf dem Halt, Fahrrad ihr und haben Döner mich ist zu gefragt, knackig. Ja, nee, ohne Scheiße. Die sind verhaftet. Ich fahre so mit dem Fahrrad so quasi durch die Stadt nachts, oder? Das ist einfach so, sag mal, wo genau gibt's um diese Uhrzeit noch einen Döner, der so geil aussieht? Weil halt in allen anderen Läden bekommst du echt nur Zeug, das auseinanderfällt. Wie ist denn die Polizei angekommen? Ich meine, ist die jetzt so ganz nah an dir vorbeigefahren und du hast deinen Döner so ans Fenster gerieben? So? Naja, nee, die sind rumgestanden und haben die Leute durchgewunken. Da bin ich halt an dem Typen vorbeigefahren. Auf Knackigkeit des Döners kontrolliert. Um 4.05 Uhr nachts? Ich stehe einfach um 4.05 Uhr nachts und winken Leute durch. Nee, vor Dönerbuden. Du, es ist Sommerzeit. Und Sommerzeit bedeutet, dass sie bei uns also du musst dir Basel so vorstellen. Das ist ein Schlauch. Da fahren 12 Tramlinien einfach mal 3 Stationen komplett ab, bevor sie sich wieder splitten. Und dort müssen sie aufreißen dieses Jahr. Das bedeutet, die ganze Nacht wird dort, jedes Mal, wenn ein Tram kommt, muss irgendeiner vorne brüllen, Tram kommt, alle Bauarbeiter aus der Grube raus, Tram durch, alle Bauarbeiter wieder in die Grube rein. Ja, so läuft das in Amerika. Das ist sehr lustig zum Zuschauen, das hat was Meditatives. Ist aber sehr, sehr Allmann-mäßig. Ja. Beziehungsweise, nee, es ist eher so ein Dritte-Welt-Land-Ding. Das ist Allmann-mäßig wäre, wenn es super getaktet wäre. Ja, du, wie gesagt, das... Also warte, nein, Allmann ist gut getaktet, aber nicht die Bahndinger. Ja. Also das ist so, ich meine, das ist natürlich so ein ekliger Running-Gag, so, die Deutsche Bahn kommt zu spät, hier Running-Gag einfügen. Ja, so, weißt du, aber es stimmt halt echt, es gehört zu Deutschland dazu, das ist deutsche Leitkultur, dass die Bahn zu spät kommt. Du, ich hatte noch nie, ich hatte glaube ich ein einziges Mal bisher ein Problem mit der DB, also die haben sogar WannaCry gemeistert, ich war bei Future in Stuttgart, letztes Jahr, nicht dieses Jahr, da war diese ganze Virus-Scheiße, wo die ganze Deutsche Bahn einfach mal lahmgelegt war. Ich bin pünktlich nach Hause zurückgekommen, habe nichts mehr angezeigt bekommen, aber die Schweizer App, die hat doch funktioniert und nichts ausgefallen, also will ich. Hut ab, Deutsche Bahn. In Deutschland zu leben. Das stimmt, der einzige Zug, mit dem ich immer Probleme hatte, war der, der nach Basel gefahren ist. Also ich musste quasi von Karlsruhe. Frankfurt nach Karlsruhe. Die Hauptlinie. Ja, genau, und die da Frankfurt ist dieser Euro-Express irgendwas. Die ist aber auch wirklich immer scheiße. Die haben es geschafft, das Teil in Raster zu entgleisen, komplette Ding lahmzulegen. Die mussten einen Monat an dem scheiß Tunnel bohren, damit er wieder lief. Hey, immer diese Idioten, die Züge entgleisen, Mann. Ohne Scheiß, wer macht denn sowas? Wie dumm kann man sein eigentlich? Das finde ich echt so, wie blöd muss man sein. Ohne Scheiß, wenn ich da arbeiten würde, ich würde das anders machen. Ohne Scheiß, gut. Da sind doch Schienen, Alter. Wie kann man da Ja, Mann, verfehlen? Ist echt so, wie kann man denn von den Schienen... Ist doch voll klar, wo man langfährt dann so. Das ist doch praktisch wie Schilder. Richtig dumm. Ey, ich verstehe Schilder. Ja, Mann, ohne Scheiß. Ja, Mann. Ja. Die Bahn kommt zu spät. Ich habe 16 Euro von diesem Scheißverein mit zurückgeholt, weil ich 1,5 Stunden gewartet habe. Yeah. Ja, Mann, Alter, ich mach die Bahn arm. Was? Stimmt, du warst in Berlin. Warst du wenigstens rechtzeitig da? Nee, das war alles kein Problem. Wir haben uns nur 15 Minuten verspätet. Ja, ich war bei Nein Schnells live. Geil. Am Tag, bei helllichten Tage. Oh. aber, naja. Ey, wollen wir jetzt lieber einen Musikpodcast? Ja, was? Natürlich. Du warst bei Nine Inch Nails. Wie war's? Ach, nehmen wir schon auf? Also ich nehme schon auf. Ja, also ich nehme schon auf. Ich nehme die ganze Zeit auf. Das ist wunderbare Einstiege. Ja, ist schön. Ja, und falls ihr die Leute hier noch nicht kennt, wir haben die gleiche Besetzung wie Anfang Jahr. Das war ursprünglich gar nicht so geplant, aber ich denke, das ist ein guter Hauptcast, weil, der eine ist lustig und der andere ist Let's Fail. Ja, und dann bin doch. Wenn ich bitten darf, ich heiße jetzt Bananenspinne. Oh, Bananenspinne. Wie im Forum. Bananenspinne, super, super neuer Alias. Wenn du jemals Musik machst, kommerziell würde ich Bananenspinne heißen. Nee, Mann, so würde ich mich nicht nennen. Jedenfalls Nine Inch Nails, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir hauen jetzt nochmal Musik raus, wir müssen jetzt mal gucken. Ohne Witz, wir müssen mal langsam ins Topic finden. So, Frage an euch, habt ihr das neue Album /EP von Nine Inch Nails gehört? Das muss aus dem Weg geräumt werden. Ja. Andreas wahrscheinlich. Ach, du hast es gehört, tatsächlich. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass du es nicht gehört hast. Warum das denn? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, weil du so busy bist, weil du so ein Business, ein busy Businessman bist. Weil ich immer ein Business. Nee, aber so weil du immer Spotify auf Tour bist. Immer die Neuheiten höre ich mir eigentlich so gut wie immer an. Okay, dann hauen wir nacheinander raus. Wie fandet ihr denn die böse Hexe? Seid ihr ins Haus reingekommen? Oder hat sie euch vor der Tür stehen lassen? Also ich fand es war eins der besten Nine Inch Nails Releases seit Jahren. Warum das denn? Deal with it. Nimm's einfach hin. Ja, genau. Nee, ich finde wirklich, also so bei dem letzten Album, fand ich ganz gut, aber... Du meinst die EPs, meinst du? Du meinst die EPs? Nein. Also, die EPs, von den EPs finde ich es auch die beste. Okay. Das würde ich auch sagen. Aber ich finde... Also ich finde es auch geil, aber ja, was, sorry. Ich finde halt, Hesitation Marks gefällt mir halt vom Sound her extrem gut. Das Problem ist, dass sie nachher Tension gemacht haben und das einfach mal alles das ruiniert. Lass mal jetzt den Andreas ausreden. Okay. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen auf der Stelle getrampelt sind, so die letzten 10 Jahre. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es voranging, was Sound und Songwriting auch angeht. Und da ist das jetzt schon auf jeden Fall ein Stück weiter für mich, okay. Weil sich es einfach mehr traut. Ja gut, es waren halt davor Popsongs und jetzt ist es halt so richtig edgy. Also ganz ehrlich, nein, warte mal, so, fucking Rebels, ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr richtig über Musik geredet, das ist jetzt ganz schwierig für mich. Nee, auf jeden Fall ist es, also erstens, es ist kein Album, weil es hat 6 Songs und ich sehe das nicht ein, dass jetzt irgendwelche Leute ankommen wie Kanye West oder so und sagen, es ist 24 Minuten lang, aber es ist trotzdem Album. Oder dieser XXXTentacion, der jetzt gestorben ist so und anfängt so, mein Album geht 15 Minuten, weil ein Verse und ein Refrain, das reicht. Das sind keine Alben, das sind EPs. Ist mir egal, ob ihr 100 Songs da drauf habt, wenn das Album unter 30 Minuten ist. Okay? 30 Minuten, nein, ist deine Grenze? Ja, nein, den Schnells hat es nicht geschafft, rüberzukommen. Sie hätten 31 Minuten lang. Nee, aber es geht auch um diese 6 Songs. 6 Songs sind EP. 8 Songs sind eigentlich auch noch EP. Uff. So ab, also ich kann noch ein Auge zudrücken bei 8. Nee, warte, okay, ich kann noch ein Auge zudrücken. Und es gibt, okay, es gibt auch noch Ausnahmen. Es gibt diese Alben natürlich so, Gamma, die so 4 Tracks haben, logischerweise, wo du dann so. Ja. Wo du dann irgendwie so. Achso, so Godspeed You Black Songs, Emperor. Diese und so. Ja, genau, da habe ich gerade tatsächlich dran gedacht. da ist es dann okay. Aber so bei sowas so. Dein 6 Songs, das ist einfach kein Album, finde ich. So ist... Woher kommt dieser Trend, so kurzes Zeug zu Ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, so weil Soundcloud größer wird. Ja, weil die Trap-Songs auch alle nur 1,5 Minuten sind. Und Future, ihr seid ja mal voll an eurer Zielgruppe vorbeigegangen dann auf jeden Fall. Euer Album ist viel zu lang. Findest oder du das zu ist lang? Schon das Kürzeste, nee, das ist das Kürzeste, nein, auch bis jetzt. Lang. Nee, ich finde es gerade richtig. So rein von der Länge her. Ich schreibe ja gerade eine Review, aber es geht mir wie bei Until. Ich habe schon bereits 2 komplette Reviews weggeschmissen, weil sie einfach nicht flowen vom Text her. Geil. Aber diesmal kommt was. Aber ich merke auch, ich finde es von der Länge ist es fast, sorry, ist es fast perfekt. Warte, wie lang ist jetzt eigentlich Gamma, wenn man jetzt mal dieses, wenn man diesen Scheiß am Ende wegnimmt? Den Bonus-Track, also diesen, warte, nee. Oder die Pause, nein, dazwischen. Nein, sorry, diesen Scheiß. Die Pause dazwischen. Dann ist es genau 40 Minuten. Echt? Ja. Das habt ihr doch ausgerechnet, oder? Darauf haben wir hingearbeitet. Auf 40, warum? Ist es so, Künstler machen das so, mögen Zahlen? Nee, wir wollten diesmal keine Doppel-LP machen, sondern nur eine halt. Und dann ist man ein bisschen eingeschränkter, was die Seiten angeht und was eben die Länge angeht. Weil wenn du über 20 Minuten auf eine Platte presst, dann wird die Qualität beschissen, genau, oder? Und deswegen haben wir einfach gesagt, 20 Minuten pro Seite. Finde ich gut, also... Ja, wir waren aber noch bei Nine Inch Nails, okay, genau. Also Future können wir später noch reden. Darüber reden wir auf jeden Fall. Der Elefant im Raum, der Mugimi im Raum. Nee, ich wollte eigentlich nur ganz kurz, also ich finde, warum nennt Trent das jetzt ein Album? Ich meine, es ist ein bisschen länger als die letzten beiden EPs, aber das war's dann aber auch. Es hätte auch ganz gut funktioniert, wenn er einfach gesagt hätte so, das ist jetzt der dritte Teil von den 3 EPs und dann ist der Cycle zu Ende, weil, auch wenn du das anders sagst, Andreas Mokheimer, die Songs davor, beziehungsweise die EPs, klangen schon, finde ich, stark anders als die Alben davor. Tut mir leid, dass ich das jetzt so raushauen muss, es ist aber wahr, weil allein schon so wie bei Not The Actual Events oder sowas, es gibt keine vergleichbaren Songs wie Burning Bright, Field of Fire, She's Gone Away, geht eigentlich, also der dritte Track auf Not The Actual Events, keine Ahnung, ob dir das was sagt, geht eigentlich ziemlich in die Richtung von dem Kram, der auf Bad Witches, und Bad Witches halt so, eigentlich hat er zu viel David Bowie gehört und dann halt ein bisschen Distortion draufgehauen irgendwie so und hat halt sein Saxophon wieder ausgepackt. Und am Ende halt noch 2 Ghost-Überbleibsel drangehauen. Aber es ist geil geworden, es stimmt schon. Aber, Also ich habe mich mit den EPs auch nicht beschäftigt. Ich habe sie 1-2 Mal gehört und war dann so, ach, irgendwie nervt's mich ein bisschen. Einfach, glaube ich, Für mich geht der ganze Nails-Studio-Kram immer irgendwie so ein bisschen an mir vorbei. Ich mag das Zeug, was sie live machen, aber da merkst du auch, dass die Songs gut sind. Aber Studio finde ich... Das ist immer so eine Belastung-Mucke, also so eine Aushalt-Mucke. Ach, so anstrengend. Ja, kommt drauf nee, ich an. Fand's, ich, es geht ich, so. Ich habe früher halt die ganze Zeit Fragile gehört so und Downward Spiral. Oh, Fragile, bestes Album. Aber, irgendwie danach haben sie es so ein bisschen verloren oder danach sind sie so ein bisschen in den Trott reingefallen. Das stimmt nicht. Year Zero ist ein super Album, Hesitation Marks ist ein super Album und über den Rest kann man sich streiten. Ja, Year Zero ist okay auf jeden Fall. Auch so. Mal ein Jahr lang Year Zero geballert. Also Year Zero klingt relativ einzigartig, finde ich. Ja. Ich meine, natürlich klingt es online schnellst, aber es klingt schon sehr anders, finde ich, jetzt als The Fragile oder was weiß ich. Also ich finde, das SpongeBob-Meme hat es da richtig gut getroffen. Also, was du dich noch erinnerst. Ich weiß es nicht mehr, nee. Diesen SpongeBob als alle Alben. Ja, ja, aber was ist bei Year Zero gewesen? Was es von Radiohead gab, gibt es auch von Nine Inch Nails. Es gibt eigentlich von allen mittlerweile. Was ist bei Year Zero? Was ist da für eine Szene gewesen? So, man kennt ja SpongeBob eh auswendig. Ich habe SpongeBob tatsächlich nie gesehen. Was? Ganz ehrlich. Also nie abseits von Memes. Nee, ich bin komplett ohne Serien. Ja, aber dann musst du es halt nachholen. Jetzt ich hole sie aktuell nach und sample sie in irgendein Projekt rein. Das ist auch Kunst. Ja. Ah, ich hab's. Das gesamte SpongeBob oder wie? Warte kurz. The Slip passt. Ghost ist okay. Broken ist okay. Ja. The Downward Spiral, Mann. Wiz Teeth passt auch, finde ich wirklich. Ja, The Fragile, keine Ahnung, was soll ich sagen? Wo Wiz Teeth ist halt echt so. Scheiße, Mann, wie kommen wir auf MTV wieder? Oh, MTV ist ja tot, schade. Stimmt, war das nicht Viva? Nein, es ging um MTV. Ich glaube nicht, dass Viva so das große Ding in Amerika war, wo die sich gedacht haben: Scheiße, Mann, ab auf die Viva Top 100, Alter. I want my MTV. Nee, jedenfalls, Schnirnen Schnirsch, Bad Witch, live. Ja, live. Wie war's live? Ich glaube, es war ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Also erstmal hat davor irgend so ein DJ gespielt. Irgend so ein krasser Elektroman. Und der hat lauter gespielt als Nine Inch Nails bei den ersten 3-4 Songs. Viel lauter. Es waren super leise wirklich. Nine Inch Nails war super leise. Und ich war habe am nächsten Tag in Berlin, da war ich in Paulus Metal Egg gewesen. Keine Ahnung, vielleicht kennt man die Bar, vielleicht auch nicht. Ja, ja, ja. Und da habe ich einen Typen getroffen, der 36 ist und der war halt auf dem Konzert, der war halt schon auf 13, 14 Konzerten gewesen, meinte er irgendwie. So ein Typ aus Frankreich, auch mit eigenen Metal-Bands. Und der meinte halt so, das war das leiseste Nine Inch Nails Konzert, was er jemals erlebt hat. Wo war das? So für den Vergleich. In welcher? In der Zitadelle. Ah. In Spandau. Das ist ja nicht Berlin. Ist ja was ganz anderes. Absolut. Hast du nicht gemerkt, wie du eine Stunde da hingefahren bist? Es geht. Ja. Jedenfalls, auf jeden Fall, dadurch haben am Anfang ein paar Songs echt voll gelitten, weil sie wollten halt voll reinstarten, haben mit Branches and Bones reingestartet und haben dann schon als zweiten Song Wish gespielt. Und es war aber voll leise so, man musste richtig hinhören so. Und dann man wollte einsteigen, aber es war halt echt so, man wollte halt einsteigen, aber es war so, du konntest dazu, so wenn du dazu mitgesungen hast, dann hast du dich selber gehört, das war halt das Problem gewesen, weißt du? Oh. So. Und das ist niemals okay, wenn das so abläuft. Unpopulärer Einwurf. Seit ich bei Mogwai war, bin ich dankbar über jedes Konzert, das eine Lautstärke hat, bei dem du dich noch schreiend unterhalten kannst. Also mag ja sein, aber das war zu leise für Nine Inch Nails. Jedenfalls war das noch alles auch am Tag. Und es ist halt so, es hat so halb funktioniert dann irgendwie. Also wir haben uns aber dann warum war das am Tag? Also was war denn da los? Ja, weil es war einfach noch nicht hell gewesen. Es war einfach noch nicht dunkel gewesen. Weil es wurde hat um 8 gestartet oder was? Nein, das Konzert sollte um 19 Uhr starten, hat letztendlich um 21.30 Uhr gestartet und trotzdem ist es erst so im letzten Drittel dunkel geworden, richtig. Was scheiße ist, weil es war so, bei God Break Down the Door, vielleicht kennt das, erinnert ihr euch sogar noch an den Track? Weil das auch von Bad Witch dieses God Break Down the Door. Sein. So. Und dann hat Trent halt irgendwann so einfach gesungen, so When Do the Fucking Lights Go Down. So. Der hat sich irgendwann selber richtig darüber aufgeregt und so. dann hat er gespielt Afraid of Americans von David Bowie. Dann hat er irgendein Joy Division Cover gespielt. Und so richtig in die Mood ist die Crowd erst gekommen bei Hand That Feeds. Will You Bite the Hand That Feeds, ja. Und das war so. Danach kamen nur noch 3 Songs. Es war trotzdem geil, aber es war schon ein bisschen enttäuschend. Aber es war trotzdem geil. Ich habe Setlist FM durchfördert, weil ich gedacht habe, oh boah, St. Gallen ist so scheiße, gut bin ich nicht hin. Und die haben trotzdem es geschafft, bis Berlin noch Piggy zu kicken. Die haben es noch geschafft, Big Come Down zu kicken. Die haben es irgendwie noch geschafft, Survivalism rauszukicken. Ja, kein Year Zero Song. Nicht ein Song von Year Zero. Ja, nicht einer. Day the World Went Away. Ja, haben sie auch gekickt, auch die ganzen Franchises. Ich hab nämlich die ganzen. Ja, aber er hat das war das war asozialste. Das asozialste, genau, das war das asozialste so. Er hat The Frail gespielt, ne? So. Ja. Und alle waren. Und ich stand so neben Martin, ein guter Freund von mir. So und war so, oh, spielen sie jetzt The Ratchet, weil The Ratchet spielen ja so gut wie nie live. Irgendwie nicht so, oh, geil, The Ratchet, so, geiler Song. Und dann wechselt der einfach in The Lovers, so von The Frail, der Hurensohn, ohne Scheiß. Ja. Der wechselt von The Frail in The Lovers. Und The Lovers ist ja kein schlechter Track, aber was soll das? So, ich hab mich richtig gefreut. Und ja, dann kamen halt die ganzen Sachen von Bad Witch. die sind halt geil, aber es ist halt so, ich muss zugeben, ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen mehr von dem alten Scheiß gehabt, weil ich habe natürlich jetzt noch keine deep Connection zu Bad Witch oder so. Natürlich ist es schon geiler, wenn du so Songs wie The Hand That Feeds hast, die an sich gar nicht so extrem geil sind, aber irgendwie kennt's jeder und dann ist halt einfach viel mehr Stimmung da irgendwie und dann hat man da natürlich noch viel mehr Bock drauf. Ich hoffe ja echt, dass Trent sich diesmal bitte dazu durchringen könnte, dass er die Europa-Tour nicht abspeckt. Also das Problem, das Problem schon bei Hesitation Marks. Der hat Tension gespielt, 9 Leute auf der Bühne, riesiges Rig im Dach, nur miese gemacht mit dem Ding, glaube ich. Und dann hat er halt für Europa hat er irgendwie die Bühne halbiert und noch 4 Leute mitgenommen. Also mit ihm zusammen. Und das war halt absolut nichts mehr. Ja, das finde ich halt auch assi. Das war ein bisschen rockiger, aber der ganze Gospel-Style, die ganze Spannung etc. war halt alles komplett im Arsch. Und habe ich halt gedacht, nee, sag mal, willst du mich jetzt komplett verscheißern? Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich war aber trotzdem so hyped von diesem Konzert. Ich muss irgendwann, wenn Nine Inch Nails dann noch lebt, Mr. Nine Inch Nails, dann muss ich danach, ich will irgendwann mal nach Amerika und dann mal ein anständiges Set von ihm sehen oder irgendwo woanders hin, wo dann mal ein anständiges Set läuft, wo es dunkel ist, wo man am besten irgendwie vielleicht auch, keine Ahnung, nach Halle ist, was weiß ich. Irgendwo, wo ich auch damit rechnen kann, dass das Set länger als 1 Stunde 15 geht. Das ging halt 1 Stunde 15, das Set. Das so irgendwie. Ja. Ja, das ist halt fest. Ich glaube, das ist Festivalsaison. Wenn du so ein Konzert zwischen die Festivalsaison haust, dann wird es entweder richtig geil oder weil die halt dann Bock haben, mal alles wieder zu spielen, was sie vorher nicht hatten. Oder sie haben halt dann quasi den Trott, der Festival-Trott halt drin. Ja, stimmt. Wenn man sich das so anguckt, dann spielen die jetzt auch nur Festivals die ganze Zeit. Jedenfalls. Ja, ich bin gespannt, wie David Byrne spielt, sofern ich noch reinkomme, weil ich zu blöd war, mir Karten zu besorgen. Ich habe es 3 Wochen auf die To-Do-Liste gehauen. Du findest immer Leute, die noch davor stehen so und dann die Karten rumwedeln. Genau das werde ich machen. Ich werde vor diesem Scheiß-Theater stehen, 3 Stunden zuvor und werde noch versuchen, da reinzukommen. Also bei Nine Inch Nails ging das noch mega klar, da haben die noch überall Schiff verteilt und so. Und sonst fahre ich halt nach Amsterdam am Ende Jahr. Aber das ist glaube ich, auch so eine Show, die du sehen musst, glaube ich. Spielt so, ja nur in Amsterdam. Er spielt in Amsterdam, er spielt noch in Paris, spielt er noch. Und da spielt er noch ein bisschen auf der Insel. Im Moment spielt er gerade in Zürich demnächst und war in Berlin im Tempodrom an dem Tag, wo wir ausgefallen sind hier. Da habe ich kurz überlegt, aha, der Mogimi, hat er was gemerkt? Ist er in Tempodrom gegangen und hat uns verkauft das Studio? Aber dann habe ich gedacht, nee, so ist er nicht. Nee, aber hättest dir aber gegönnt. Ey, David Byrne ist der Typ, der bei Talking Heads rumschreit, ne? Ja, okay. Ja, genau. Und das macht er jetzt gerade. Er hat, also, die gibt's ja schon ewig nicht mehr. Aber ja, jetzt macht er gerade so eine komplett leere Bühne. Schlagzeug auf 8 Leute verteilt, die da mit den Instrumenten rumlaufen. Keyboard umgeschnallt, Gitarre umgeschnallt, alles. Also, es ist. Und dann machen die einen Spaziergang auf der Bühne. Ja, genau. Ein Spaziergang auf der Bühne. Es ist eigentlich komplett durchchoreografiert, aber es ist richtig geil. Alte Hauer, neue Hauer, die Windows XP-Hymne, falls sie noch jemand kennt. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Du kennst das nicht. Nein, Mann. Die war, ich glaube, es war nur in Windows XP ohne Service Pack 2. Oder irgendwie sowas. Das kann sein, ja. Ohren an der Punches. Ich hab die so geliebt, was Alter. Ist denn, der Song. Als ich gesehen habe, dass der drin ist, habe ich gesagt, da muss ich hin. Ach, den spielt er, oder was? Ja, das ist, glaube ich, einer seiner erfolgreichsten Songs. Rate mal, warum. Like Humans Do, oder wie? Ja. Windows XP. Aber da muss er vorher auch diese Einspielen und sowas. Ja. Ey, warte, wann kommt das? Wo ist das? Ich verstehe nicht. Das ist so eine Datei, die einfach in eigene Musik war bei Windows XP, bei der Standardinstallation. Es war ja, der Demo-Track. Genau. Ah. Mit Beethovens 9. Symphonie war, glaube ich, auch. Genau, alle Kinder haben ja, den Windows Media Player aufgestartet. Ja, ja, ja. Ja, aber erst im Service Pack, aber beim ersten Roh-Windows, was wir damals hatten. Der alte Leute. Da war nur der drin und eben die Symphonie. Was waren die eigentlich bei, was waren die Standardsongs bei Windows 7? Das frage ich mich gerade. Windows 7. Ich weiß nicht, ob es das dann noch gab überhaupt. Doch, da gab es das 100 Pro. Es gab nämlich so ein paar Songs. Es gab auf jeden Fall dieses Tiervideo in abgespecktem HD. Bob Akri, Sleep Away, war es das? Mr. Scruff Kalimba auf jeden Fall. Ja. Daran erinnert man sich noch. Doch, das kennt man. Warte. Ich hau raus. Man kennt es bestimmt, wenn man es hört. Ja, ja. Ja, das lief dann irgendwann auch in ganz vielen YouTube-Videos, weil es halt auf dem Computer war. Ja, damals noch, als man noch Zeug auf YouTube hochladen konnte. Gut, das klingt so richtige Startup-Musik. So. Ja. Richtige Kickstarter-Musik. So. Man hat irgendwas von. Ich hoffe, sie sind neue Roboter. Produkt sind neues Roboter. Brieftaschenroboter. Schnell das City-Roller. Die fliegen. Das ist irgendwie sowas. Fliegen die City-Roller-Roboter. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Mit integrierten Wallets für dein Smartphone, mit dem man auch bezahlen kann. Blockchain. Ja. Ich höre mich gerade selber. Mogibi, du loopst gerade. Ah, ja, warte, das ist meine Schuld. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ich hab geloopbackt. Boah, ich hab auf irgendwas. Das ist schön, ich würde es auch gerne können, aber wie gesagt, ich bin auf der absoluten Billiglösung. Wobei, was billig, das Teil hat 800 Tacken gekostet. Dann ist es teurer als mein Interface. Ja, wie gesagt, es ist nicht nur ein Interface, es ist ein Controller, wo du den Tracker drüber setzen kannst. Und das ist sehr schön. Und es ist eben da gleichzeitig Interface, Mixer, Ausgabe etc. KMI, K-Mix, das sind die Teile, die auch die Q-Nexus und Q-Neo und so Zeug gebaut haben. Die müssten mich eigentlich mal bezahlen, ich habe alles von denen mittlerweile. Guck mal, was ich aufgeschrieben habe. Egal, nee, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Ich muss hier gerade mal durchgucken, was hier so alles drin steht. Ich habe hier so ein Notizbuch gerade vor mir. Notizen für den Podcast oder irgendwelche Notizen? Nein, irgendwelche Notizen. Ich gehe gerade durch mein Notizbuch durch. Das gibt mir manchmal Inspiration und ich sehe gerade, dass ich hier tatsächlich halbfertige Lyrics geschrieben habe. Und ich bin gerade überlegen, ob ich die vorlese, aber ich glaube, ich mache das nicht. Jetzt hab ich das aber ist schön, dass du wenigstens halbfertige hast. Ich habe immer nur so einzelne Sätze, worauf ich jetzt Lyrics bauen das soll. Das mache ich auch und meistens denke ich mir dann, es klappt nicht zusammen. Ich habe einen Vers geschrieben mit 8 Bars, der ungefähr funktioniert. Ich habe mir so gedacht, ich mache so Father John Misty-Scheiße. Kennst du Father John Misty? Ja, hast mir auch schon mal erzählt. Also ja, das ist so Folk irgendwie. Warte mal, ich lese dir das jetzt mal vor, okay? Do that. Okay, das ist tiefsinnig. Das ist tiefsinnig, okay? Okay, du darfst mich aber nicht unterbrechen, ne? Ich sehe eine Uhr und du musst auch nachdenken, okay? Du musst dir das jetzt als Annemai Kantereit vorstellen, ja, okay? Ja, ich ja, sehe eine Uhr und ich fühle mich wie die Zeiger. Stunden werden zu Minuten. Sie drehen sich immer schneller. Mein Kopf, er weiß die Antwort, doch er nuschelt wie Til Schweiger. Und mein geistiges Mundwerk wird zum Geigerzähler. Das heißt, es zählt alle Geiger, die zweite Geige spielen, die keine eigenen Noten haben und auf andere Leadsheets schielen, die auch nur abgeschrieben sind von ausgedachten Kopien von paranoiden Komponisten, die behaupten, sie seien clean. Doch wer ist schon clean? Minecraft. Jedenfalls, wann kommt denn jetzt Mogimi zurück, was, ja? Ja, das ist schade, weil es hatte gerade dieses Stück Poesie verpasst. Ja, er hat's verpasst, es kommt aber nie wieder. Ich hab echt Respekt dass du deutsche Lyrics schreibst, weil ich hab so das Gefühl, auf Deutsch klingt alles noch beschissener, wenn's beschissen ist. Ja, stimmt, ist. Es tut auch richtig weh, aber ich hab mich mal dazu gezwungen. Ich hab sehr viel skandinavischen Metal gehört. Das tut dir ja beim Textelesen teilweise richtig schon weh, das nur anzuschauen. Wenn du es dann noch hörst, dann tut's dir das doppelt weh. Nee, es tut halt auch wirklich weh. Ja, eben. Also wie gesagt, da ist irgendeine Scheiße von Schlachten und Drachen und überhaupt so. Also ja, das ist ja okay, das ist ja distanziert, aber wenn man noch so halbdiepe Lyrics schreibt, dann kommt es ja noch genau, aber rüber. wenn's dann noch so versucht, so relatable zu sein. Relatable. Nee, ich hab halt so grundsätzlichen Respekt für jetzt bekommen für irgendwelche Musiker, die auf Deutsch Lyrics schreiben, die nicht nur komödiantisch sind, so, weil das ist echt heftig, so finde ich. Ich finde es echt heftig, deutsche Lyrics zu schreiben. Ja, Shoutout an Tommy Blackout für Ozean. Das ist, ja, das habe ich mir nicht angehört, aber mag sein, dass er gute Lyrics schreibt. Es ist ein großartiges Stück, weil es sind Lyrics, die dich in all dem Pathos, den sie haben, nicht nerven. Und es hat auch live nicht genervt, ja, muss man an der Stelle sagen. Ja, das ist tatsächlich meine Oma. Ja, hallo Oma, was ist los? Hallo. Ja, also gleich wird hier doch irgendwer klingeln. Ich hab zwar sturmfrei, aber... Alles gut. Hallo? Hallo? Hi. Ich muss sehr an mich halten, meinen Kaffee nicht ins Mikro zu rotzen. Ich wurde gerade zweimal mit Al-Hitler verabschiedet. Hintereinander. Was? Ja, die hat Demenz, du darfst nicht vergessen, die ist groß geworden, noch so zur Nazi-Zeit und manchmal, so die ist, also wenn die klar ist, dann ist die jetzt nicht so Nazi oder so, aber die vergisst halt manchmal, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist und sowas. Das muss belastend sein, Alter. Und dann wirst du halt manchmal einfach eiskalt mit Al-Hitler angesprochen und sowas und das ist halt echt so, also ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen, weil es ist halt so abstrakt irgendwie so, da ist noch jemand vor dir, der denkt, dass der gute Hitler noch lebt. Dass der noch lebt, das ist krass. Egal, wir sollen hier nicht über Hitler reden, wir wollen nicht mehr. Wo waren wir stehen geblieben? Deutsche Texte, genau. Gute Frage, ich glaube. Ach, da sind, ja, du deutsche warst Texte. An der Tür, ja, und dann genau. Passt das schon. I don't know. Also ich verstehe, was ich voll verstehe, ist Alligator, weil so, das ist so, das ist richtig geil, das zu schreiben, weil es ist gar nicht so krass schwer, also es ist auch nicht so krass einfach, aber auch nicht so krass schwer. So, du kannst wirklich ein paar Stilmittel aus Alligators Texten rausnehmen. Texturierung. Und das, der Punkt ist halt, es funktioniert, aber er muss nicht sich er muss sich dafür nicht verantworten, weil er in andere Rollen schlüpft und alles mit einem Augenzwinkern hinterlegt. Ja, genau, weil das ist ja konzeptionell, aber das versuche ich ja auch. Also ich hab hier einen Track liegen, den ich angefangen habe. Aber ich glaube, du hast nicht so viel Charisma wie Alligator. Ich habe hier einen Track liegen für ein Projekt, den habe ich mal ursprünglich aus der Sicht von Christoph Krachten geschrieben. Funktioniert natürlich mit so ziemlich jedem anderen, aber Krachten war halt ein guter Bausatz. Hast du Krachten dann direkt erwähnt oder hast du dich nur so geistig Mindset hineinversetzt? Ich hab mich halt in das Mindset von Krachten reingehauen. Der Song heißt Product. Das ist, du denkst auch immer noch, es geht darum, dass dir da ein Typ eine gute Freundschaftserklärung macht. Nix da, der will dich einfach nur verkaufen. Kapierst aber nicht, weil die Lyrics sind so schizophren. Quasi Method-Songwriting, also quasi. Methodisch, das habe ich auch mal gemacht. Das ergibt dann aber überhaupt gar keinen Sinn bei mir meistens. Nee, ich möchte eine Zwischenfrage stellen. Mokheimer, ja. Hast du schon mal Songtexte versucht zu schreiben? Ja, ich habe sogar schon welche geschrieben. Von? Von meinen eigenen Songs. Ach, wirklich? Die sind von dir komplett? Ja. Nice. Ja, also die wo... Shit, warte mal. Von... Oh shit. Das krass. Programm. Und so Scheiße, dann haben wir jemanden bei uns, der sowas kann. Scheiße, warte mal. Das ist unfair. Ja, können würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, aber du hast Erfahrung und du hast das mal gemacht. Ich habe schon Songtexte geschrieben in der zweiten Klasse. Sorry, warte mal. Ich überlege gerade, wie ist dein Projekt nochmal? Sorry, es tut mir leid, aber wie ist dein Projekt nochmal, wo die Lyrics von existieren? André Mogimi. Ach so. Aber ja, also wie gesagt, das sind keine krassen Lyrics, es sind einfach 2-3 Zeilen immer. Ja, aber das reicht ja schon. Ja, aber kann man ja machen. Ja. André Mogimi, Lyrics. Lyrics. Ich weiß nur, dass ich zu meinen Schulzeiten immer mit irgendwelchen Schrott-Lyrics, die nicht funktionierende Lyrics der anderen Leute gerettet haben. Dann haben wir es immerhin auf Genügen geschafft. Ich habe da sicher eine Scheiße nach der anderen zusammengeschrieben, aber es hat irgendwie funktioniert. Es hat sich nach was angehört. Die anderen haben halt irgendwie Textfetzen zusammengeliefert. Inzwischen bin ich selbst so ein Textfetzen-Typ. Ich habe 20.000 verschiedene Textphrasen. Genau, kann man ja dann einfach zusammen. Führen. Ja, aber das funktioniert meistens. Ja, genau, aber dann macht der Song halt keinen Sinn mehr. Ich meine, es ist halt schon, so Meta-Songwriting ist echt bockschwer, wenn du Leuten was mitgeben willst, aber das halt nicht direkt. Die müssen sich schon ein bisschen Gedanken machen. Du kannst es ja miteinander vermischen. Also was mir mal aufgefallen ist, was irgendwie immer, oder was heißt immer gut kommt, aber manchmal gut kommt, das macht nämlich Alligator auch da und ich habe das mal analysiert, ist, wenn du Sprichwörter nimmst und einfach ganz billig umformst, weil dann sind Leute und denken, du bist bewandert. So, und dann kannst du es aber trotzdem immer noch... Ja, oder was an Mai Kantereit macht, einfach immer irgendwelche Widersprüche. Also genau sowas geht auch und es ist dann irgendwie so ein bisschen deep, so, aber... Die reißen wirklich die Straße auf da draußen, fickt euch! Darüber kannst du dann... Genau, man kann ja auch mal... Aber ich muss sagen, wenn man es nicht hab so metaphorisch ich, hat... Ich hab mal über die Typen, die die Straße aufreißen, was gemacht. Es war 2008, ist bei uns irgendwie 5 Tage das Telefon ausgefallen, weil es Glasfaser kam. Also, nee, oder überhaupt die Kupferleitung. Es war, wie gesagt, 2008. Und habe ich so mit einem billigen Beatprogramm und billigen Stimmverzerrer irgendwelche schlechten Texte zusammengehauen, darüber, dass sie die Straße aufgerissen haben. Und nein, ich werde es nicht hochladen, nirgends. Kannst es ja hier einspielen. Ja, du kannst es voll reinholen. Nee, ja. ich kann es hier. Haust doch jetzt einfach effektiv. Beim Schnitt in den Podcast rein. Ja, ganz alle, genau, das alle. Tue ich. Nein. Aber stattdessen, ich bring's irgendwo bei Musik für deine Nachbarn unter. Alter, du bist immer noch auf Musik für deine Nachbarn drauf? Ey, ich habe noch gar nicht angefangen zu produzieren, ganz ehrlich. Wobei, Musik für deine Nachbarn, kurze Erklärung, vielleicht kannst du mich mitmachen, Andreas Begibi. Du nimmst Songs, die du angefangen hast zu machen, aber nicht richtig fertig gekriegt hast. Das passiert ja hin und wieder öfters, dass man so Beatskizzen hat nur und dann nimmst du die. Und dann haust du irgendwelche Samples drauf oder machst irgendwas, dass es ein bisschen lustig ist. Und dann machst du daraus dann so ein 1,5 Stunden langes Beast, wo nur so Dinger drin sind. Oder haust einfach Distortion drauf oder so. Und warum ist das für meine Nachbarn dann? Weil es geht halt darum, das Konzept ist, dass du das laut hörst. Ah. Halt, dass sich deine Nachbarn beschweren. So, das ist Musik, die man sich nicht selber anhört, weil sie halt schon scheiße ist. Aber weil auch 1,5 Stunden nur dieser eine Beat ist quasi. Ich habe einen Song, der geht 1,5 Minuten. Der beste Track auf dem Album heißt der Track. Und das ist halt auch nur ein Beat, der so von 2 Sekunden, der sich die ganze Zeit wiederholt. Ja. Aber man kann ganz kreativ sein. So, man kann krasse Samples nehmen. Man kann Google Translate Songs, da geht richtig viel, Mann. Ich habe auch Zeug reingeschmissen da. Also, wie gesagt, das ist eins von meinen Projekten, das ich mit 12 gemacht habe, glaube ich, habe ich da reingeworfen. Hab's noch ein bisschen remixed, damit mir die Stimme nicht mehr hört, aber ansonsten, ja. Also eigentlich ist das einzig Gute an diesem Projekt wirklich nur die Tracktitel gewesen, so. Ja. Warte mal, was ist da so? Ich lese mal ein paar Tracktitel vor. Wenn man ein Eis nicht schnell genug isst, dann fängt es an zu tropfen. Niemand liebt dich, Featuring the Garage Band. Das war von mir. Geh in den Keller Milch holen, aber du darfst keine Taschenlampe mitnehmen. Ein Vogel flog über die Twix-Fabrik. Ich habe deine Eltern getötet und durch leblose Roboter ersetzt. Willst du meine Flöte sehen? What I've Done, Akustik-Cover. Das ist das Beste auf der ganzen Platte. Der Bass muss pumpen. Der beste Track auf dem Album. Hey, das ist ja richtig funky. Hey, das kenne ich aus dem Radio. Hey, das hat ja richtig Atmosphäre. Manchmal denke ich an Schalentiere. Ich habe keinen Geschlechtsverkehr mit Menschen, da ich ja im Besitz einer Schusswaffe und so weiter. Sind 50 Tracks auf dem Album tatsächlich. Wow, das ist ziemlich lang. Ja, aber es geht ja auch um, man hat, also ich weiß nicht, wie viel bei dir anfällt, aber passiert das nicht bei dir auch hin und wieder, dass du so so eine Idee hast und die haust du dann hin und dann machst du eine Stunde was und hast so ein Konzept und merkst, dann es geht aber nicht auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Da, wenn du das so 2 Jahre lang machst, dann sammeln sich schon irgendwie 50 Fetzen an halt wirklich. Und dann produzierst du halt noch 2, 3 Songs aus so. Aber klingt. Und dann machst du halt so wie ich. Die Titel könnten auch so eine Grindcore-Band sein. Stimmt aber eigentlich, aber Grindcore funktioniert, glaube ich, auch ähnlich. Also ich weiß es nicht. Es sind ja auch immer 50 Tracks auf einem Album beim Grindcore und die haben dann alle irgendwelche komischen Namen. Ja, ich fände mal witzig, mal so ein maximalistisches Album zu machen, wo man sich so mit ein paar schlechten Songwritern trifft und dann ist so die Regel, dass man 4 Songs am Tag schreiben muss. So, und wie du es machst, ist scheißegal und was bei da rauskommt oder so. Ja. Weiß nicht, ein bisschen Basic-Musiktheorie, dann passt das ja schon irgendwie. Ja, ein bisschen improvisieren mit. Und dann muss man das halt eiskalt für 2 Wochen durchziehen, dann musst du halt daraus das Beste nehmen und ausproduzieren und hast du ein 10 von 10 Album, das schwöre ich dir. Aber mit 4 schlechten Songwritern quasi. Ja, aber dann kannst du es ja zusammenfügen und so. Und wäre das dann nicht, das könnte funktionieren. Ist so eins von diesen Einschließalben. Es gibt ja ganz viele Bands, die das gemacht haben, die sich eingeschlossen haben und dann dissonante Alben rausgehauen haben, wo Leute gesagt haben, dass die gut sind, auch wenn man die sich nicht wirklich anhört. Also wie bei Captain Beefheart. Oder The Astonishing. Haben die sich eingeschlossen? Die gehören eingeschlossen für dieses Album, aber das ist was anderes. Quasi aber mehr so ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn quasi. Also wenn ich glaube, es geht eher um das Konzept, dass wenn man so viel auf einmal machen muss, dass man dazu gezwungen ist, heftiger und genauer zu arbeiten. Das ist dieses Deadline-Prinzip, weißt du? Ah, okay, vielleicht sind 4 am Tag zu viel. Aber da kommt so viel Kacke raus, ganz ehrlich. Ja, 4 ist zu viel, sagen wir mal 1 am Tag. Aber man muss wirklich einen am Ende abgeliefert haben, so, weißt du, bis 0 Uhr. So, man kann am Ende im schlimmsten Fall immer noch dran arbeiten, aber so, das sind die Grobskizzen, weißt du? Und ich glaube schon, ich denke, und bei vielen Bands funktioniert das so. Also bei King Gizzard zum Beispiel, wenn du also jetzt alle Songs nimmst, die 2017 geschrieben haben und daraus dann ein Album machen würdest, dann hättest du ein richtig gutes Album. Ein richtig gutes Album. Das stimmt natürlich, aber ich glaube auch, also beim Schreiben sehe ich es ähnlich. Also wenn ich etwas in einem Rutsch durchschreibe, ist es normalerweise besser, als wenn ich stückweise mache. Alles, was ich schreibe, scheiße, aber gut. Also jetzt schriftlich, aber ja, jetzt Lyrics mal ausgenommen, weil das ist, da mache ich tatsächlich Phrase an Phrase, aber es ist halt... Du, es ist halt bockschwer, auf theoretischen Konzepten zu schreiben, die dann am Ende nicht mal mehr theoretisch sind, weil der Gedanke trotz allem richtig war, so abwegiger war. Ja. Also ganz ehrlich, alles, was ich schreibe, was nicht mit Comedy zu tun hat, da schäme ich mich später für immer. Egal was es ist. Egal auch, wie gut es phrasiert ist und wie coole Metaphern. Ich find's immer affig, weil irgendwie, ohne Scheiß, eigentlich ist doch Musiker sein so mega... Mega arrogant, Alter, oder? Ich meine, du hast irgendwie einen Struggle und dann schreibst du einen Song drüber, wo du so richtig rumheulst. Es ist ja ganz viel von so, wenn du einen deepen Song schreibst über eine beschissene Situation, dann ist es doch so, du gibst dir richtig hart eine Bühne, um rumzuheulen eigentlich, nur so im übertragenen Sinne betrachtet. Ich schreibe halt meinen Depri-Shit nicht über mich selbst. Ich kenne genug Leute, die halt eine Stimme brauchen mit Depri-Shit. Aber dann kommst du doch auch wannabe deep, nee, aber, oder? Nee, ich find's nicht. Ich find's manchmal wichtig, Sichtweisen rauszuhauen, die dir selbst halt, also die du halt auch kennst, aber halt nicht du hast einen gewissen Bezug dazu, aber es ist halt für dich nicht aktuell, aber es ist halt für andere Menschen aktuell und du kannst es relaten. Ja, aber ist doch voll assi, dann irgendwas aus der Perspektive zu schreiben, obwohl du nicht so wirklich einen Plan hast, was zum Fick du überhaupt schreibst. Weil das ist so eigentlich voll das dumme Konzept, aber so ist bei Musik so nicht die Ehrlichkeit voll wichtig. Also kommt drauf an. Es ist natürlich die Frage, wenn man. Nein, warte, sorry. Das muss ich kurz klarifizieren, das Statement. Nicht, wenn es jetzt vielleicht so eher um die unterhaltende Richtung geht, aber wenn man schon so auf deepen Shit geht, dann sollte es schon ehrlich sein, finde ich. Das ist schon irgendwie. Und ob es dann gut oder ob es dann super deep phrasiert ist oder ob es direkt klare Worte sind, ist dann eigentlich egal. Ich glaube, wenn es so richtig ehrlich ist, dann funktioniert das irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du musst einfach dahinter stehen so, und dann ist es eigentlich fast schon egal, was du ausdrückst. So, Hauptsache, ja. du selbst bist dahinter und denkst nicht, oh mein Gott, ist mir das jetzt peinlich oder ist das grauenvoll, was ich da gerade von mir gebe. So. 2 Tage oder spätestens 2 Jahre später ist alles grauenvoll. Aber und das zu überwinden, also ich habe immer noch Textzeilen, die 10 Jahre alt sind, die ich noch mag. Und ich glaube, das ist so die Kunst. Wie gesagt, ich müsste jetzt mal das Album fertigstellen, aber da müsste ich anfangen, Samples zu klären. Das regt mich auf. Ach, Samples klären. Brauchst du nicht. Wie Samples klären? Was darf ich mit Samples klären verstehen? Unter Samples klären verstehen. Mogimi, ihr habt ein Album verschoben, weil ihr ein Sample klären musstet. Mokomo meinst du jetzt? Ja. Nee, wir haben's ja nicht geklärt, wir haben's ja ersetzt. Ach so. What the fuck, wie ersetzt man Sample? Na, wir haben es eingespielt noch. War das nicht? Wir haben Björk gesampelt halt. Welcher Song war das? Crystalline 2. Underneath Part 1. Underneath Part. Da haben wir quasi auch die Lyrics von Björk genommen. Und wir haben den Song reingesampelt. Am Anfang? Ja. Dieses blum, blum, blum, blum. Genau, das war der Anfang von Biophilia. Ich habe mir gedacht, Alter, wenn sie wegen dem Sample das Album verzögert haben, das kommt so aus dem Nichts, aber jetzt, wo du sagst, ja, stimmt. Ernsthaft? Das ist von Anfang von Biophilia? Warte mal. Was für ein Album war das? Es war, oder die zweite Seite? I don't know, man. Ist auch egal. Ich gucke gerade nach. Ja. Warte. Bester Song auf Biophilia, Virus, finde ich. Und Mutual Core. Ja. Anyway, also wie gesagt, Sample Clearing, das ist. Ich frage mich halt immer, wenn man was kommerziell released, klar, man sollte dann eine gewisse Ehrlichkeit haben. Aber wie gesagt, klär mal ein Sample, das so dermaßen aus Meme-Gründen im Mix verstopft ist. Also, ich schreibe die Lochis an, hallo, ich habe aus irgendeinem Unfall einen Stuhl in eurem Video eine Bassdrum gebaut. Das merkt doch keiner. Ja, das merkt echt keiner. Wir haben auch auf Gamma haben wir Bibi gesampelt. Was? Aber bei welchem Song? Na, das verrate ich nicht. Warum denn nicht? Ist doch so ein kleiner. Ja, ich weiß, ich find's geil, wenn man das weiß, aber es nicht weiß, wo genau. Dann sagt zumindest, ist es eine Hi-Hat oder habt ihr es richtig als Atmosphäre-Instrument genutzt? Nee, wir haben so 10 Videoausschnitte übereinander und das so als Atmo benutzt. Wie gesagt, also ich Nicht als Drum, promise. Nee, das ist wirklich auch. Na gut, ihr habt eh nur so Drum Machines benutzt, aber. Also ich muss ja wirklich sagen, also ich genau dieses Meme-Sampling quasi, das nur du weißt, oder sagen wir so, dass die Ebene nochmal eine ganz andere ist. Ich habe, wie gesagt, für Unfollower habe ich mich durch Hard Porn abgesampelt, wobei das ursprünglich nicht dafür war. Ich habe damals die Tube Clash Review gemacht, also für die zweite Staffel von Dark Victory. Und da hatte damals so ein bisschen so eine Phase nach dem Motto, du hast was gegen Schwule, deswegen hatest du mein Projekt. Dann habe ich halt gedacht, okay, dann klicke ich mich jetzt durch sämtlichen Gay-Anime und baue all diesen Figuren einfach so eine Synchro rein. Und dann habe ich es noch auf die Spitze getrieben, da war es, glaube ich, mal so 2013 war so dieser im Amateur-Porno-Bereich der First-Time-Dings relativ hoch. Und das hat natürlich jedes Studio aufgegriffen. Da gab es mal so eine dullige Interview-Reihe die hieß, glaube ich, First-Time-Remembered. Dann habe ich halt diese ganze Tube-Clash-Doku genommen und habe sämtliche Interview-Ausschnitte, auf die ich mich bezogen habe, einfach mal mit diesem My First Time Was bla bla bla bla ersetzt. Das war ab dem Punkt lustig, wo eine gepitchte Frau quasi dann eben diese Typen-Samples. Und dann habe ich das, wie gesagt, ich habe da Schnipsel für hochgeladen, dass das Team halt ein bisschen was zu sehen hat, nach dem Motto, woran ich da gerade arbeite. Ist es auf dem Testkanal? Ja, ist auf dem Testkanal. Nee, du, der Testkanal funktioniert gerade nicht mehr, der ist gerade weggestrikt. Und ich so, okay, was ist genau kaputt mit dem Ding? Ich habe überall aufs Content-ID geachtet. Ja, keine Ahnung, irgendwer hat Pornos auf den Testkanal geladen. Soll ich mal Passi anrufen? Ja, so ist dieser ganze Synchro-Teil wieder rausgeflogen. Aber all diese dulligen Ausschnitte, die sind dann halt immer noch so in Samples rumgegammelt und dann habe ich halt zum Beispiel irgendwann mal was aus Boku no Pico in eine Clap verwandelt. Aber das geht immer. Man kann immer irgendwelche Sprachsamples, irgendwie ein S zu einer Hi-Hat machen und sich lustig fühlen. Wir haben auch in Mokomo gibt's auch Ludger Winter. Ist Ludger Winter. Nein, Ludger Winter ist in Mokomo drin. Welcher Song? Sorry, das muss ich jetzt wissen. Warte. Nee, warte, sorry. Ist ja alles okay, dass du mir das bei Gamma nicht verraten willst, aber ich will wissen, wo der gute Ludger. Bei gute Token. Ludger drin bei Token. Ist. Am Anfang. Fucking Schaukakao. Es ist bei Token am Anfang. Es ist aber nur so ein. Weißt du, so ein Laut. Aber wenn man es weiß, dann hört man schon, dass es Ludger Winter ist. Da ist auch viel Hall drauf. Sei mal kurz ruhig. Bitte sei mal kurz ruhig. Du musst es kurz hören. Warte, ich höre auch nochmal rein. Ich höre auch nochmal rein und sag dir die Sekundenangabe. Tippt er auf seinem Computer rum vielleicht? Nee, es ist so ein Ja, ich hab's gehört. Scheiße, ich hab's gehört. Ich glaube bei Sekunde 18 ungefähr oder so hast du ein Hallo Ludger Winter, glaube ich. Warte kurz. Ja, ist bei Sekunde 18, genau. Oh Gott, sei mal kurz ruhig. Ich muss mir das nochmal geben. Warte mal, ich muss es mal genau hinhören. Sorry, bitte ruhig. Aber wirklich sehr gut versteckt. Warum macht man sowas? Ja, sehr gut versteckt. Warum macht man sowas? War das eine Entscheidung im Nachhinein oder währenddessen? Das war beim Schreiben einfach. Wir waren einfach so. Das war einfach so, das musste. Wir haben die ganze Zeit Ludger Winter geguckt, halt jeden Tag. Den Witz des Tages reingezogen und sowas. Ja, Mann, den Witz des Tages. Alter, bist du eigentlich noch drin im Game? Im Ludger Winter Game? Also gucken zumindest. Also ich gucke auch nicht mehr die Witze, aber ich gucke halt die Hartz IV Spartipps immer noch gerne. Ja, die Spartipps, genau, die sind super. Die Spartipps sind genial, Alter. Die Empfehlung von Netto und von Lidl, Alter. Wir haben ein Trinkspiel gemacht tatsächlich für Ludger Winter. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, was die Regeln sind. Ich glaube, ich habe was nachzuholen. Ludger Winter kenne ich. Kennst zwar, kennst du nicht den guten Ludger? Ludger Winter. Ciao, Kakao. Ich weiß, wer er ist, aber ich hab mich tatsächlich nie mit befasst. Also das Drachengame war schon belastend genug, dann bin ich komplett raus. Das ist ja was ganz anderes. Ja, das ist ja, Ludger Winter ist ja Liebe nur einfach. Da ist ja, nur Ludger Winter wird halt auch gar nicht verarscht oder so groß. Also schon irgendwie, aber halt wird halt nicht so, da geht niemand hin oder so. Ja, oder die Kommentare sind ja, aber nicht es beleidigen. Er ist halt auch wesentlich weniger aggressives Material jetzt vom Ausgang her. Aber ja, aber ich finde viel besseres Material. Ich finde, der Ludger mit seinen wissenschaftlichen Erklärungen, dass Ketchup Depressionen heilt und dass man wenig viel Käse essen muss und dass Sonnenblumenöl Rheuma macht und dass man am besten, oder ohne Scheiß, ich komme noch nicht auf diesen Spartipp klar, dass man Teebeutel sparen kann, wenn man in eine ganze Kanne nur einen Teebeutel reintut, statt für jede einzelne Tasse einen einzelnen Teebeutel zu verschwenden. Das schmeckt doch der Teescheiße. Ja, aber ist was dran. Er hat im Hintergrund immer seinen Weihnachtsbaum an, Alter, ohne Scheiß. Auch geil war sein Video über Polizeigewalt. Das war wirklich sehr, sehr unsensibel. Was ist da passiert? Ich weiß nicht, es war irgendwas. Okay, ich glaube, ich habe definitiv was nachzuholen. Polizist getötet wurde oder einen Schwarzen getötet hat. Ich weiß nicht mehr, wie rum es war. Auf jeden Fall hat er sehr unsensible Sachen gesagt, aber halt auch so aus Nichtwissen. Also das N-Wort und so Zeug? Ja, ich weiß. Ah, nee, es war so. Die Polizisten haben einen Schwarzen getötet und jetzt haben die Schwarzen Polizisten getötet. Ich finde das fair. Irgendwie so in der Richtung. Ich finde das fair. Das ist die Ludger-Logik. Ja, das ist wirklich. Oder diese Videos, wo der von irgendjemandem geschlagen wird. Ja, stimmt. Das ist aber so sein Nachbar. Nachbar schlägt ja mich. Sein Nachbar, das ist wirklich schlimm. Oder ich finde halt immer genial, wenn er so seine Wahrheiten erzählt und dann immer erzählt, dass man damit 50% sparen kann, wenn man beide Seiten vom Druckerpapier. Das Problem ist halt so, oder das Problem, das Krasse ist halt, dass er dann immer selber noch die Lache bringt. Wenn du dir denkst, er hat gerade was voll Dummes gesagt, dann macht er immer so dieses so. Weißt du so? Ja, die ist einatmen. Mach den Staubsauger, den Ludger-Staub, dieses. Weißt du, und dann denkst du so, warte, weißt du selber, dass das voll der Bullshit ist, den er gerade erzählt vielleicht und wir wissen es einfach nicht? Wer weiß. Oder wenn er liest. Oder wenn er. Oder wie viele Portionen kann man aus was draus machen? So, ja, wenn man das einfriert, dann 44 Portionen und die Hälfte davon bringe ich noch meiner Ex so. Weißt du? Der hat irgendwas mit seiner Ex, weiß ich nicht, was da los ist. Oder das Händereiben, das ist ganz klassisch, weil es so kalt in der Wohnung ist. Einfach gar nicht heizen. Kann man viel Geld mitsparen. Kennst du? Wenn die Hände kalt werden, dann wird's ungesund. Seine Webseite ist halt auch das Geilste. Da funktioniert gar keine Verlinkung, ne? Wo er so, und seine Unternehmensberatung. Warte, die Webseite ist eh kaputt. Warte, ich muss mal kurz, der Witz des Tages. Die 1-Dollar-Brille. Warte, echt? Ich bin, komplett? Ich bin so raus. Ich habe echt gedacht, nach Mimo und Baraka muss ich mir nichts mehr geben. Ich finde es nicht okay, dass du Ludger Winter nicht kennst. Ludger jeden Winter Tag muss man sich geben. Vor allem, der ist jetzt schon beim Video 1447. Ne? Also der bringt immer noch, der bringt richtig aktiv. Außerdem, ich finde das Genialste eigentlich, dass du, jetzt geht's in letzter Zeit ein bisschen, aber wenn du jetzt mal ein bisschen runter scrollst, dann kannst du immer sehen, so vor allem vor 2 Monaten, da siehst du immer, wie lange der seine Hemden trägt. Das ist mega genial. Scroll mal ein bisschen runter zu 2 Monaten und dann kannst du das absehen, wirklich. Wie so da, das Color-Coding bei diesem. Das hat so eine eigene Ästhetik. Geh mal runter auf jeden Fall. Scroll mal ein bisschen runter, bis du zu den größten grünen Hemd kommst. Warte. Bis zum grünen Hemd kommst. Genau. Und dann scroll mal runter. Das ist mega krass zu sehen. Und was ist mit der Ästhetik, Sie? Achso, das alles ist selber. Aber ich glaube, der nimmt auch mehrere Witze an einem Tag das mal auf, an. Oder? Oder hat er locker einen ganzen Monat das schwarze Hemd angehabt? Nee, ich glaube, der nimmt mehrere Witze an einem Tag Ich hoffe es. Ja, aber das sind ja nicht nur die Witze. Ja. Doch, ich glaube schon. Es sind nicht nur die Witze, glaube ich, oder? Na, okay, stimmt. Ah, gut, ich kann es mir vorstellen, dass das Alte, dann bringt er ja wirklich, dann setzt er sich ja richtig lange hin. Der beste Teil ist eigentlich immer, wenn die Witze erklärt. Der setzt sich ja jedes Mal, der geht ja jedes Mal hinter die Kamera und wieder davor. Ja. Warte, ich zoome mal. Super warte, weit. Ich zoome weit. Hände reiben und dann die Brille richten, das muss auch sein. Hände reiben, Brille richten. Der Witz des Tages, ey, ohne Witz. Oder wo er sich beschwert hat, dass er bei Kottenrad und Wiese 3 Tage gearbeitet hat und sich beschwert hat, als er rausgeschmissen wurde, dass er keinen Kuchen als Abfindung bekommen hat. Ey, ohne okay, ist gut, jetzt wir eigentlich Musikpodcast. Notiz an mich selber, Ludger Winter konsumieren und gegebenenfalls reinsammeln. Ich finde sicher noch einen Ort im Album, wo ich den reinsammeln kann. Ja, ich habe alles mal ganz gesampelt. Ehrlich, ich frage mich so, also in meinem Songwriting-Prozess, nenn das jetzt mal Songwriting, da wird sowas gar nicht stattfinden. Schreibst du mit anderen Leuten Songs und dann seid ihr so, lol, lass mal reinschreiben. Weil wenn ich das so mache wie du, dass man den Ludger Winter samplet, dann kommt dabei nicht ein richtiger Track raus, den ich irgendwo draufhauen kann. Ja, das ist meistens so, wenn das Skelett steht und dann machen wir so kleinere Sounds rein und so kleine. Und wie, okay, wie ist dein Songwriting-Prozess? Ich will jetzt was lernen. Ich will jetzt was von dir lernen. Ich will vom großen Mogimi lernen. Alright. So groß ist der nicht. Wie schreibst du deine Songs? Fängst du wirklich so an? Fängst du wirklich an so mit Akkordverbindungen und dann guckst du dir die Kadenzen an und so? Oder wie läuft das? Ja, also meistens mache ich irgendeinen Drumloop an halt. Entweder einen Funkloop oder irgendwie Kontakt 70s Drummer oder so ein Scheiß. Keinen selbstprogrammierten, nur irgendeinen, oder? Manchmal programmiere ich die auch selbst. Also und aber meistens nehme ich einen vorgefertigten und spiele da drauf irgendwie eine Akkordverbindung oder halt eine Bassline oder sowas, was mir gerade in den Sinn kommt. Und dann passe ich die Drums quasi dazu nochmal an. Zur Bassline zum Beispiel, wenn ich eine geile Bassline habe, dann passe ich die Bassdrum eben da dran an und sowas. Genau, und dann habe ich halt noch Akkordverbindungen, die ich meistens improvisiere. Und genau, von da an ist der Song eigentlich, dann mache ich noch einen zweiten Teil, dann hat man eine Hook oder was auch immer, eine Melodie drüber. Ja. Wie sie genau, ich würde das gerne mal, wie genau, gut, jetzt hast du es ja schon ungefähr erklärt irgendwie, aber ich frage mich das immer so, wie Leute den genau machen, weil ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich einfach nur Akkordverbindungen schreibe, ja, selbst wenn die mit dem Rhythmus zusammen sind, ich habe das Gefühl, dann geht irgendwie noch in gewisser Weise was verloren irgendwie. Machst du es dann, warte mal, wie, spielst du das irgendwie so random Akkordverbindungen oder machst du es wirklich so, dass du die Akkorde dann so wirklich nach Stufen spielst praktisch und dann noch anfängst zu gucken, wie du die transponierst und sowas? Nee, oder? Also so viel überlege ich dabei gar nicht. Also es ist einfach. Nee, also ganz ehrlich, deswegen klingt ja also die moderne Popmusik so eintönig, weil die halt einfach immer auf Nummer sicher spielen. Das ist wie Schachspielen. Meinst du jetzt mich? Ich spiele nicht auf Nummer sicher. Nee, du eben nicht. Aber das ist, ich meine ganz konkret eben die Leute, die auf Nummer sicher spielen. Mogimi geht halt nicht theoretisch ran und deswegen klingt es auch so, wie es klingt. Das meine ich dann. Aber du hast schon eine Tonart, oder? Also, ja, ja, Tonarten und sowas und welche Akkorde ich. Du spielst nicht alles in C-Dur. Nee. Also, nee. Ich bin eigentlich mehr so der Typ, ich habe immer was dabei, wo ich einfach Record drücke und dann zack, einen Loop drin habe, oder? Also ich gehe so durch die Patches, Unfollower habe ich halt, ich bin durch Orgel-Patches zum Hive gegangen, habe irgendwie Deadmau5 vor mich hingedudelt und dann bin ich auf einen Patch gestoßen, habe gemerkt, wie ich so langsam die Chords abgeändert habe. Am Ende war relativ wenig Deadmau5 und relativ viel eigenes, habe ich zack, aufgenommen, Beat runter, zack, läuft. Ja, das ist auch noch so ein Ding, einfach mit Loops arbeiten, so. das mache ich auch sehr oft, dass ich den Loop einfach laufen lasse. Ja, und wenn es halt nur als Inspiration ist, also ich finde einfach, also mein wichtigstes Songwriting-Element ist das iPhone mittlerweile, also einfach die Sprachnotizen-App. Wenn ich habe irgendeine Idee, zack, rein ins Handy mit. Ja. Und sei es nur irgendwie als Inspiration. Wenn ich so Meme-Material mache, so kauf meine Single oder so, diese YouTube-Scheiße, das schreibe ich dann meistens irgendwie so, da gehe ich halt vom Text aus, aber auch da ist es also Fragmente. Also bei dir kommt zuerst das Instrumental und wenn du dann, und dann fügst du vielleicht noch ein bisschen Gesangsshit dazu. Genau. Oder wie? Oder Token ist ja, wie ich das, ich glaube, Token war relativ Lyric-basiert gewesen, also, ja eigentlich. Token ist nochmal ein bisschen anders entstanden, da waren Jakob und ich Mainz gerade und wollten nach Berlin fahren und wir wollten billig fahren und damals gab es keine Fernbusse und deswegen haben wir so ein schöner Wochenendticket 12 Stunden durch ganz Deutschland mit irgendwelchen Regionalbahnen genommen und da haben wir einfach ein bisschen rumgejammt mit so einem Mini-Keyboard und da ist das eigentlich so gejammt entstanden. Krasser Scheiß. So, das ist nämlich eine ganz komplexe Frage. So, man kann Akkordverbindungen ja über, man kann Akkorde oder die, wie es klingen soll, so, warte, ich geh jetzt mal zurück. Also, was kommt bei dir zuerst? Wie du die Akkorde hast oder denkst du dir direkt vorher schon irgendwie eine Textur, in der du die Akkorde haben willst? So, denkst du dir direkt so, weil ich finde, es ändert ziemlich, wie die Akkorde klingen, selbst wenn dieselben sind. Ja, das Was für Obertöne hast und was für Synths du benutzt oder so. Und machst es dann so, dass du erstmal so sagst, okay, ich nehme hier irgendwie einen Standard-Patch oder sowas, jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Rhodes-Orgel oder sowas und spiele da ein bisschen rum und dann gucke ich mal, was ich daraus mache, oder bist du so, dass du erstmal, ich weiß nicht, designst du, also bist du, programmierst du deine Synths selber, also die, deine Patches und so, denk ich mal schon, ne? Ja. Machst du es so, dass du erstmal das machst? Ja, das, ja, du benutzt ja Hardware-Synths sogar, ne? Ekelhaft. Nee, auf keinen Fall. Leute, die keine Soft-Synths benutzen, Alter. Nee, also so, ja, du hast auch so zum Skizzieren, ne? Zum Skizzieren benutze ich nur Software. Und auf jeden Fall, also meistens nehme ich einfach ein Klavier und spiele da die Akkorde ein. Manchmal ist halt auch zuerst die Bassline da. So, und dann musst du halt die Bassline harmonisieren. Das ist auch immer eine ganz, da entstehen auch immer ganz interessante Sachen. Bassline harmonisieren, okay. Also wie, warte mal, das habe ich noch nie gemacht. Der Punkt ist, ich bin eigentlich ja in Anführungszeichen Bassist. Also ja. Ich habe so zumindest das Gefühl, dass mir der geilste Scheiß auf dem Bass rauskommt, zumindest irgendwie melodisch, irgendwie so. Ich glaube, ich habe mich nie getraut, mit dem Bass Songwriting zu betreiben irgendwie. Aber geht es halt wirklich so? Ja, geht. Du kannst halt, wenn du eine geile Bassline hast, dann hast du, wenn du geile Drums und eine geile Bassline hast, dann hast du einen Song eigentlich. Und dann die Akkorde sind ja dann, kannst du auch irgendwie Impact-Dinger draufhauen, so, ach, keine Ahnung. Genau. Impact-Song. So Hans Zimmer-mäßig. Ja, Mann. Ein paar Orchester-Drums, ein paar Pauken, dann läuft es schon. Und dann noch Streicher. Also ich kann mich eigentlich nur wiederholen, aber andere Leute fragen, wie sie Mucke machen und dann das adaptieren. Hallo, nein, das, hör mal auf, das ist pure Inspiration, okay? Ich habe ja trotzdem guck mal an. Ja, ja. Ich meine, man hat ja trotzdem noch sein eigenes Stil, nachdem man Sachen macht. Und manchmal entstehen Songs, wie gesagt, einfach aus ganz anderen Sachen so. Manchmal hat man auch einfach ein Sample, was man dann irgendwie, also ich habe einen Song geschrieben, der basierte nur auf einem Sample von so Black Dynamite, einer Komödie. Und da habe ich wirklich eine Sekunde Sample genommen und ich glaube, einfach nur 17 Halbtonschritte runtergehauen und dann habe ich halt das halt ein bisschen harmonisiert und daraus ist halt basically ein Song entstanden. So, das gibt immer andere Prozesse. Ja, genau, das ist natürlich immer anders pro Song. So, ne? Und manchmal ist auch dann der Drumloop als erstes da, der einfach geil ist irgendwie. Dann ist die Bass dann als erstes da. Manchmal ist auch der Text als erstes da und man versucht dann halt nur dafür irgendwie so, keine Ahnung, erstmal eine Akkordverbindung zu finden. Aber ich meine, man kann ja trotzdem gucken, wie es andere Leute machen, einfach nur, damit man andere Herangehensweisen hat, weil daraus entstehen ja andere Songs. Ja. Wenn ich die ganze Zeit Songs auf eine Weise schreiben würde, immer so dieselbe Scheiße, dann wäre halt voll langweilig. Das ist ja auch. Da geht ja der ganze Spaß flöten, wenn man die ganze Zeit sich nur hinsetzt und dann seine 1, 5, 6 aufschreibt oder sowas und so, nee. Was weiß ich so. Mogimir, was wolltest du noch sagen? Ja, dass wir halt auch jetzt bei Gamma halt eigentlich so zwei Songs sind komplett gejammt einfach gewesen. Da haben wir quasi zu fünft im. Welche? Fünf im lass Studio mich gesessen. Lass mich raten. Die 4 und die 6. Songtitel. Also auf Nothing und Despite This. Despite This auf keinen Fall. Nee, oder? Despite This ist der Elektro. Das ist allein schon wegen dem Vocoder viel zu weird und wegen dem Change im. Ist da nicht ein Tonartwechsel drin? Ja, genau, die Hook hat eine andere Tonart. Da fällt es halt mega auf. Ich meine, ich finde es mega geil, das ist mein favorite Track auf dem Album. Ja, die Vorzeichen ändern sich halt auch komplett. Also es ist komplett eine andere Tonart. Warte, wie habt ihr das? Ganz ehrlich, ich bin voll der Musiktheorie-Noob. Wie habt ihr das genau? Ach, warte mal, das ist eigentlich voll die blöde Frage. Aber wie? Von was für einer Tonart seid ihr gewechselt? Ich kann dir sagen, wie es entstanden ist. Ja, auch was. Nämlich, dass ich diese eine Akkordfolge von den Strophe geschrieben habe. So, und dann gar nicht mehr daran gedacht habe und dann so Hook-Akkorde geschrieben habe. Und dann habe ich die aus Versehen aneinander geführt und dann klang es eigentlich ganz geil. Also es hatte keine theoretische. War eigentlich Zufall. Ja, genau. Und aber es klang auch nicht so geil. Also es war schon so ein Verschieber, aber wir haben immer, wenn du bei dem Song drauf achtest, da ist immer so ein Takt, wo der Song so in der Luft schwebt quasi und da. Ja, ich weiß, so ich hab's schon gemerkt. Fades in den. Sich ist es ein bisschen polterig, aber ich bin mega geil auf diesen Change. Ja. Also ich finde ihn super und dann hast du ja noch diesen Vocoder und er so Ja, also das ist mein Favorite Track auf dem Album. Endlich geht's mal wieder um Future. Yay! Ja, muss ja sein. Das ist ja eigentlich auch nur, Mokheimer gibt sich ja wieder mal nur mit uns ab für die Promo und ist wahrscheinlich enttäuscht, dass wir so viel über Döner geredet haben. Und da über sein Ludger Winter Sample und über das Bibi-Sample. Das Bibi-Sample. Ich will immer noch wissen, wo es drin ist. Wo ist Bibi drin? Ohne Scheiß. Aber, sag's nicht, ich will's weiterhin suchen. Okay. Sag's einfach nicht. Aber ich find's sehr geil, die Future-Zielgruppe denkt schon, geil, schon wieder Mogimans, reden sie eine halbe Stunde über Döner, reden sie eine halbe Stunde über Sampling. Jetzt könnten wir so langsam mal ein bisschen zu den Dingen kommen, die Leute interessieren, weil... Ja, Mann, Alter, wir gehen jetzt mal das Gamma-Album durch und du hast deine Produktionsnotizen ran. Bei diesem Track hatten wir vorher gedacht, wir machen 6 Rückwärtssaltos und danach schreiben wir unsere Textzeilen in 20 Sekunden. Geil, haben wir so gemacht. Und rausgekommen ist dieser Text, ich weiß nicht. Also warte, fangen wir an mit Skeleton. Skeletor. Mit den Akkorden auf der Playmobil fahren. Ganz ehrlich, an den musste ich auch gerade denken. Mit den Akkorden C, G, D und A. Ich fand das. Dieser Tweet hat mich so fertig gemacht, ohne Scheiß. So, du hörst schon raus, dass es so wieder die fancy Jazz-Akkorde sind und die so, ja, man kann aber auf der Gitarre auch G, C und D spielen, so weißt du. Ja. So, auch bei den ganzen Beatles-Songs so, ja, mit diesen 5 Akkorden kannst du alle Beatles-Songs spielen. Ja. Ich so, ja, genau, Beatles haben die genauso gespielt mit ihren G, C, D. Ja, weißt du, weil es ist vollkommen egal, wie du die spielst. Im Prinzip ist es halt schwierig, so die Grundtöne zu hören von diesen Akkorden, weil es halt alles irgendwie Sept-Akkorde waren und was auch immer. Und der eine Akkord hat eine Quinte als Bass. Also, ihr seid echt Angeber, ne? Nee, gar nicht. Wer sitzt denn da so im Studio eigentlich und hier so, ah, voll geiler Song, und dann kommt so Jakob, ey, oh, Alter, voll scheiße, Alter, wo sind die Sept-Akkorde, Alter, wo ist der Jazz? Oder passiert das bei so euch im Songwriting automatisch, oder fangt ihr einen Akkord dann noch so krass umzuschreiben? Nö, so Sept-Akkorde spiele ich eigentlich immer, oder nur einen Akkorde, wenn ich schreibe. Ich finde es einfach geiler. Macht einfach mehr Bock. Sept-Akkorde sind auch, okay, Sept-Akkorde machen wirklich mehr Spaß. Ja, natürlich, weißt du, ab so einer gewissen Theoriestufe oder ab so einer gewissen, wo du halt weißt, was geil klingt, ich spiele auch nichts. Nein, es mehr. Klingt einfach immer geiler. Ja, klar, ich bin an dem Punkt, wo Sept-Akkorde immer geiler klingen. Weil du halt weißt, es funktioniert, spielst du es dann auch. Ja, und halt auch die Verbindung unter Sept-Akkorden, die du dann... Ja, genau, also ich spiele eigentlich auch nur C2, C4 und so Zeug. Ich baue quasi darauf aus, ich mache vieles Legato, einfach weil ich mittlerweile weiß, was zusammenpassen. Wenn nicht, dann klingt's geil, dann klingt's ja, Prog. Also, zuletzt habe ich halt eiskalten E-Moll rausgehauen. Mach noch eine None drauf. Jedenfalls. warte mal. Okay, warte. Also Skeleton, gib Produktionsnotizen und dann geben wir Kommentare. So das, Produktionsnotizen. Ja, Produktionsnotizen. Du bist wir jetzt, machen den du Scheiß, den bei Apart nicht funktioniert hat, noch einmal. Shit. Nämlich, dass wir den Song in der Mitte komplett brechen und es funktioniert sogar noch. Ach das, ja, das war... Also warte, welches Album hat Jakob zu viel gehört, dass er jetzt in diesen 80s-Sound reingegangen ist? Wieso Jakob? Hat er zu viel... War das nicht... Singt da nicht Jakob oder singt da Felix? Ja, Jakob singt ich da. Kenn... Aber findest du, ja, der Gesang ist sehr 80s-mäßig, oder? Also ich habe so das Gefühl, so... Ich glaube, das ist auf... okay. Finde ich nicht mal. Ich finde es eher so End-70er. Ja, also, nee, das ist 80s, Alter. Das ist dieser sexy 80s-Shit. Das ist doch, das ganze Album ist doch so sexy 80s-Shit. Ihr wart doch voll so auf, oh krass, wir gehen voll auf 80s, Alter. Ja, hört man jetzt, auf jeden Fall an den Synths, kannst du mir nichts erzählen, Alter. Jetzt nicht gewollt oder so, sondern einfach... Nein, steht ja nur in den Gamma Smash-Hits drin, dass ihr so Prince... auf jeden Fall. Ja, Mann, Genesis. Es ist halt auch, Alter, einfach geil, muss man sagen. Es ist einfach geil, Mucke. Alter, das Album von Thundercat, lass mal lieber über das reden, ist echt geil. Also allein wirklich them changes, der Track. Ja. Nobody move this blood on the floor. Mit dieser genialen Bassline. Den haben wir, Alter, auch gechannelt. In Thundercat, war das der Typ von, der bei Dingsbums... Suicide. Ja, der andere, Kamasi Washington war das. Und das war der Saxophonist. Ja, da hat er auch. Ach, die spielen alle zusammen irgendwie. Und der ist halt der Bassist, der immer bei. Die Jazz-Szene ist immer Inzest. Also da spielt jeder mit jedem. Gibt ja auch nur 3-4 Leute. Also Fans Mail ist ein geiler Track. Da singt er über die Katze, dass jeder gerne eine Katze wäre und dass jeder Titan Jazz mag. Das ist mein Favorite Track vom Drunk-Album. Egal, auf jeden Fall. Er schreibt ja immer über seine Katze, über Tron. Das ist ja auch so der Punkt von Aristocats, der Jazz-Szene. Hat jemand den Film von euch gesehen? Aristocats. Ja. Ja. Das da geht's um Jazz. Aber es ist mehr so französischer Jazz. Aber jeder mag Titan Jazz. Ist ja, also ganz ehrlich, Aristocats, das ist, tight ist. Du vergisst halt den halben Film, weil der bis zur Jazz-Szene nicht remarkable ist, aber die Stelle, wo das Klavier das ganze Haus donnert. Ich erinnere mich nur an so eine super rassistische Szene in dem Film, wo irgendwie so Chinesen, irgendwas war mit der ganze mit Film Chinesen. Ist rassistisch. Diese Chinesen, die hatten so Hüte auf und dann auch so ganz stereotyp gezeichnet. Das daran erinnere ich mich noch auf jeden Fall. Ist lange her, dass ich den Film gesehen habe. Okay, und das Ende von Skeleton ist ein Leftover, den ihr nicht mehr unterbringen konntet, aber gemerkt habt, dass die Chord Progression voll geil ist. Oder wart ihr so richtig storytechnisch da drin? Wir haben Skeleton abends gehört und da kam gerade der neue Blade Runner Soundtrack raus. Und während Skeleton noch ausgefadet ist oder sowas, ich hatte irgendwie so einen Crossfade-Scheiß an, ist er in den Blade Runner Soundtrack übergefadet. Und dann habe ich aus Versehen noch einen Track angemacht, der in diesen Blade Runner Soundtrack, der so country-mäßig war, reingekommen ist. Und das hatte zufälligerweise eine ähnliche Tonart. Und das hat zufälligerweise alles mega gepasst. Und dann haben wir am nächsten Tag gesagt, okay, das versuchen wir jetzt irgendwie nachzubauen. Das kam auch wirklich geil. Ja, es ist auch einfach, es war einfach so. Das hättet ihr öfter gebraucht, weil ich finde, ich meine, ist es ein Singles-Album eher, weil ich finde, es fehlt ein bisschen die Kontinuität. So, also deswegen finde ich Until persönlich besser, weil es ist ja eher so ein Konzeptalbum. Ja, so ein genau, Mukomo ja auch, wo jeder Song in jeden übergeht und sowas. Das haben wir ja diesmal nicht. Naja, ich meine, das ist Geschmackssache. Ich bin auf sowas halt mehr geil. Das sind natürlich jetzt alles einzeln stehende Songs. Ja, aber also ich finde, Until fand ich vom Flow her tatsächlich angenehmer, allerdings bleiben mir da die Songs auch nicht hängen. Das ist wiederum Gammas Stärke. Ich fand Until besser, aber ich finde es auch gut. Perfekt. Until ist bei mir extrem schlecht gealtert. Also ich fand's zu Anfang fand ich es enttäuschend, dann fand ich es mega geil, jetzt finde ich es wieder so halb. Achso, jetzt findest du es wieder so. Okay. Ja, ist ja immer bei so komplexeren Alben oder Alben, die so ein bisschen einen im ersten Moment abfacken, so dass das dann mit der Zeit natürlich. So geht's mir mit allem. Ich hab The Downward Spiral geloopt, dann hab ich's wieder gehasst, jetzt loop ich's wieder, jetzt hasse ich's wieder und so weiter. Bipolar. Ja. Also ich finde bei Gamma gut, dass sie auf die Bassline einen Phaser draufgehauen hat. So. Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen eigentlich. Die Bassline. Oder war das ein Flanger? Der Übergang von Skeleton auf Gamma. Ja. Der ist so perfekt. Du hast einfach, das macht einfach so. Ja, Mann. Ich liebe solche Übergänge, die einfach so quasi aus dem Nichts abbrechen und das nächste reinhauen. Und war und ihr Deppen habt denn die Setlist gewürfelt und in Stuttgart auf mal Tour Orbis dazwischen gehauen. Nee. Habt ihr. Haben wir nicht, oder? Doch, ich hab's im Handy. Ich prügel mich seit 3 Wochen mit jemandem auf Setlist FM, weil die Setlist in Stuttgart gewürfelt war, förmlich. Und dann erst später so Kontinuität bekommen haben. Sorry, also Setlist in Stuttgart, ich hab mich gefragt, was machen die? Da kommt Skeleton, dann kommt Two Orbits, dann kommt Gamma, dann kommt Journey, dann kommt wieder was Gamma-eskes, dann kommt Low, völlig ins Außen nicht geworfen. Später habt ihr es, glaube ich, gechanged. Ihr habt Two Orbits, habt ihr später nach hinten gechanged, gesetzt. Aber Stuttgart war es noch der zweite. Erinnere ich mich gar nicht mehr, dass Two Orbits dazwischen kam. Naja, gut. Stuttgart hat eh das, ich war ja da, es war ja das Opening-Konzert. Es war ja das erste Konzert, ja. Ja, und es, also, ich hatte echt das Gefühl, ihr habt die Setlist gewürfelt. Also, das war ja. Nee, wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Ja, aber es war noch gar nichts. Also, ich habe dann später gehört, dass sie sehr viel schwieriger geworden sind. Ja, so viel haben wir eigentlich nicht geändert. Wir haben ein paar Positionen. Warte mal, ich guck mal. Ja, eben. Setlist. Ich war gerade schon. Wir haben This Flight gespielt, what the fuck? letztes Jahr. Ja, This Flight ist auch kein Song, um aufzuhören, muss ich an der Stelle sagen. Also da hättet ihr auf Levitation hättet ihr aufhören. Oh. Ich finde sowieso, letzte Songs in Setlisten, das muss so ein Ausrufezeichen sein, und zwar eines, wo du denkst, okay, kann fertig sein, muss aber nicht. Verstehst du? Ich finde ja, so, aber bei This Flight hat doch mega den ja den, schon, das den Problem, Uplifter Problem, am Ende. Ja, eben, aber es war so, irgendwie hat es sich so wieder völlig aus dem Flow gekickt. Dieses Jahr mit Onyx, ja, ging so. Ich finde eh so eure ruhigen Songs. Ich würde auf, also ganz ehrlich, wenn es nach mir ging, ich würde auf Levitation aufhören und dann die Bühne voller Beams stehen lassen, weißt du so. Ja. Aber ganz ehrlich, die Gamma muss ich sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe so das Gefühl, mittlerweile ist das neue Design gefällt mir besser als meine eigenen Versionen. Das bedeutet immer so, eine Band aus dem konzeptionellen Ordner rauszulassen und wieder für anderes zu schreiben. Ey. How many of you are in there? Dieser welcher Synth ist das? Was ist das für ein Synth? Seaboard. Dieser. Welcher? Der voll viel Legato drauf hat, der so gleitet. Ja, ja. Omnisphere, ein Theremin in Omnisphere einfach, also so ein Sinus. Es gibt Theremine in Omnisphere. Ja, was? Genau. Ja, Theremin's Journey heißt der Patch oder so. Einfach knaller Preset genommen. Halt, oh, ist ein Preset. Oh, ist ein Preset. Was? Ja, auf Preset? Jeden Fall, aber halt angepasst. Oh, ein Preset. Ja, gut, okay. Und es ist nur ein Sinus. Preset, also im Prinzip kann man da nicht viel falsch machen. Ja, okay, obvious. Und mit dem Seaboard angespielt? Oder? Nö, das hat einfach so Glide. Glide. Aber was halt der Clou ist bei How Many of You Are In There, ist, dass wir das mit das Streicher des Doppeln halt. Also halt Violinen und alles mögliche. Und dadurch klingt es halt erst gut. Aber erst später, ne? Nö, ist schon die ganze Zeit so. Anfang. Okay, ja. Aber ich muss mal nachhören. Es hat geklingelt, ich muss mal um die Tür. Edgy Sampling by Of Nothing am Anfang, was ist das? How Many of You Are In There ist übrigens der, den wir gejammt haben. Of Nothing. Das hört man ein bisschen raus, finde ich. Ja, den haben wir so. Ja, man hört es, weil es immer dieselbe Akkordfolge ist, so wahrscheinlich. Ja, deswegen. Auf Nothing. Weil Auf Nothing, das am Anfang ist ein Modular-Patch von Felix gewesen. Mit so Felix hat ein bisschen rumexperimentiert. Mit so einem Modular, so ein Mini, ja. Mini-Modular-System, ich weiß auch nicht, was das. Ja, der hat euch ja alle in den Schatten gestellt mit einem besseren Album als ihr zusammen. Das stimmt. Nein, aber er kann echt krass produzieren, muss man ja mal sagen. Warte mal kurz. Okay, Auf Nothing. Ich muss kurz mal gucken, ob ich zu Nice and Check was zu sagen habe, dann kann Tobi das gleich durchziehen. Mhm. Zu manchen habe ich, glaube ich, vielleicht gar nicht so extrem viel zu sagen. Zu Auf Nothing? Weil ich find's auch komisch, ich kann, glaube ich, keine so richtig freie Schnauze labern, wenn jemand dabei ist, der das mitgemacht hat, weil das ist dann einfach nochmal eine andere Situation. Du kannst ruhig ehrlich sein. Ich verkrafte das. Verkraftest du es? Ne, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ich mag den Drumloop, aber mir von Of Nothing ist mir irgendwie, ich glaube, okay, und das ist nämlich natürlich wieder eine Entscheidung und so. Mir hätte am Anfang, ich finde nämlich, dieses Album ist relativ stripped back, finde ich größtenteils eigentlich, oder? Ich meine, ich glaube, ihr habt viel mehr Layering betrieben bei Until, oder kommt mir das nur so vor? Nee, das kommt dir nur so vor. Oder liegt es nur am Mixing? Ja, ich glaube, das liegt's ist einfach, Mixing? Ja, es ist einfach das, vielleicht nicht das Mixing, sondern so das Writing, so die Sachen sind. Until ersäuft im Hall und das macht Gamma halt nicht. Ja, wir haben sie halt ein bisschen versucht, mehr und das hab, machen, das habt ihr echt geschafft. Also, das merkt man ein bisschen. Ja. Das funktioniert also manchmal richtig gut. Ich finde, dass es auf ein paar Tracks nicht klappt. Finde ich persönlich. Hm. Eiskalte Kritik. Eiskalt gedroppt. Ja, ich weiß es halt besser als ihr. Ist halt einfach, This is not worth it, habe ich echt gedacht. Das artifizielle Future, das selbst einen standardisiert klingenden Metal-Song noch völlig in die Kunstecke schmeißt, klingt organisch. Was? Ein Metal-Song? Was? Future ist Future auf der ersten Platte. Aber Achso. Ich hab grad nicht verstanden. Ich meine, This is not worth it. Ich höre das so und denke mir so, dieses artifizielle Future klingt auf einmal völlig organisch. Was ist kaputt mit denen? Aber das gefällt mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Album gefällt mir, weil es echt, es ist, glaube ich, das mit dem größten Spektrum, trotz dass es eigentlich eine Richtung hat. Also, ich finde da ist echt alles drin, vom völligen Sinti-80er-Bomber bis zur Vollakustik eigentlich, wo das Rhodes noch das letzte elektromechanische quasi angetönt ist. Und diese Rhodes-Parts sind auch pure Liebe. Bei Worth It? Nee, generell. Also übers ganze Album verteilt. Die sind wirklich gut. Ja. Structured ist wahrscheinlich auch zum Teil zumindest eine Jam-Session gewesen, oder? Nee, Structured war nicht so eine Demo, die ich hier nachts mal gemacht habe. Okay, finde ich. Das ist mein persönlicher least favorite Track auf dem Album. Ja, der ist kontrovers auf jeden Fall, habe ich schon gemerkt. Der ist kontrovers, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nämlich vorstellen, genauso, ich finde ihn jetzt an sich nicht schlecht, aber so von meinem persönlichen Taste. Ich habe ihn ja nicht gekannt live. Ich habe ihn ja tatsächlich nicht gekannt live. Und ich habe zuerst gedacht, ist das. Ich glaube, live ist er geil, der Bass auch so. Ja, so live gut, ist, so hat fetter, fetter Moog-Bass immer geil. Was ist ein Moog-Bass, oder? Live hat die Bude gebrannt. An dem Moment war will ich so das erste, ich glaube, die ersten sind umgekippt bei dem Ding. Aber ich habe zuerst gedacht, ist das Checkpoint Dunes? Ist das sonst irgendein Remix von irgendwas? Nee, es war was Neues. Und das war schön. Es war wirklich, ja, und dann Spam hinterher. Wir sind immer noch nicht bei der Tour, wir sind bei Gamma. So. Despite This kommt als nächstes. Egal was bei der Tür. Bester Track, haben wir schon mal drüber geredet. Geil. Bester Track persönlich für mich. Ich liebe diesen, wie gesagt, diesen Tonal Change. Und welcher Vocoder wurde da verwendet? Ist es so ein Soft Synth oder ein. Nee, das ist Isotope Nectar. Oh, den benutzt ihr auch? Oh Gott. Ja, also echt? Ich dachte, das wäre irgendwie. Und da ist so ein Harmonizer drin. Also, es ist kein Vocoder, es ist ein Harmonizer. Weiß. Und den, also das haben wir auch dann erst gemerkt, so, oh fuck, den kannst du ja mit MIDI anspielen. Und, Ach, das wusste ich auch nicht. Du kannst ja mit MIDI, also kannst du einfach mit dem Keyboard dann die Stimmen spielen. Das probiere ich direkt aus, wenn ich hier raus bin. Und es klingt halt mega dreckig so. Also es ist nicht mega clean wie bei Bon Iver jetzt oder so. Aber dass man das halt so. Ist also bei dem Song hat diese Dreckigkeit vor allem wirklich 10 out of 10. Danke, dass ihr dieses so gezogen habt. Das klang so geil mit diesem Vocoder, diesem dreckigen Vocoder. Und dann noch dieses Also ich weiß nicht. Also ich verstehe den Song nach wie vor nur sehr wenig, aber ich finde ihn doch. Die Lyrics jetzt? Oder? Nee, also für mich float er nicht willig rein, aber ich mag's halt, dass es so der zweite große Bruch im Album ist. Der erste ist ja How Many Have Not You Are In There. Das ist so der erste Bruch, was völlig von der Funkiness ins Organische fällt. Ja. Und dann kommt halt dieses Bite This und das ist so ein Song, der völlig quer nach, also da ballert's wieder mit Structure, dann steht's wieder quer in der Landschaft, dann kommt wieder was. Ihr habt so einen schönen Flow zwischen Zerfahrenheit, Bum-Bum und in diesem organischen. Ich glaube, das kommt ja auch, das, weil wir es so als also die Tracklist haben wir gemacht quasi und haben die Platte dabei betrachtet und haben dann quasi einen Spannungsbogen für die zweite Seite auch nochmal gemacht und für die erste so in dem Sinne. Ja, das hat was, muss ich sagen, ja. Ganz ehrlich, ich wollte noch was so das. Ach, die also nochmal, es ist echt peinlich wahrscheinlich, aber also ist sozusagen, aber ich die Akkordabfolge im Refrain einfach von Despite, das ist so eine fucking catchy Akkordabfolge. Ist bestimmt so eine. Was ist das überhaupt? Was sind das genau für Akkorde? Jetzt kommt bestimmt warte, warte, warte. Bestimmt so. G-Moll. F-Dur. S-Dur. S-Dur? B-Dur. Okay, S-Dur, stimmt schon. Ja. Und dann C-Moll. C-Moll, D-Moll. S-Dur. Ja. Das ganze Album ist G-Moll. Das, nee, das ist ein G-Dur ist auf einer. Das Witzige daran ist so, Marty. Marty hat den Song, der feiert den auch mega. Und der hat diese Akkordfolge halt gespielt. Und auf einmal sagt er so: Alter, das klingt wie ein Pur-Song. Das. Und der hat quasi mit dieser Akkordfolge so ein Pur-Instrumental gemacht. Und es klingt so geil. Ist einfach so passend. Und es ist so witzig, weil es zeigt, wie man so Akkordfolgen, wenn man das in eine andere, in einen anderen Kontext bringt, wie es komplett anders wirkt. Ja, wir kochen alle nur mit Wasser. Deswegen ja auch wichtig, mit was man was spielt und so. This is not worth it. Sag du mal was dazu erstmal. Das große Bläserinstrument. Ja, das Bläser klingen aufgenommen. Großer Seitensprung jetzt an der Stelle. Ja. Bläser sind so deprimierend zu recorden, weil sie nie so geil klingen wie im Echt. Ja. Im Echt. Ich finde, das ist so einer der Instrumentenarten, die recorded, also ich meine, es kommt trotzdem gut rüber, aber die am schlechtesten verhältnismäßig rüberkommen, so verglichen mit live, finde ich. So Blasinstrumente generell eigentlich. Ja, es war, also so die Spieler, die wir da hatten, waren halt aber auch mega geil. Also die haben ja so ein bisschen mehr Klassik-Erfahrung gehabt. Die sind ja vom Stegreif-Orchester gewesen und die improvisieren auch, während sie irgendwie so klassische Sachen performen. Und das war so geil, weil die halt auch mit Sounds, so mit dem Atmen und sowas improvisiert haben und es war mega. Wie gesagt, es klingt total organisch und ich find's super. Also Bläser sind wirklich nochmal ein anderes Kaliber, auch beim Live-Spielen. Leute fragen mich immer, ja, Streicher kannst du ja auch, ist ein Keyboards holen, warum weigerst du dich dann bei den Bläsern? Ich sag dann immer, ja, Handjob geht, versuch mal dir selbst einen Blowjob zu geben. Das tut weh. Ja, man könnte es mit so einem Blas-Controller spielen. Blas, oh Gott, nein, wurde da nicht was veröffentlicht von, oh, ich hab vergessen. Aber da gibt's auf jeden Fall so ein richtig, es gibt auch so ein Fake-Saxophon, das sieht richtig weird aus, sieht aus wie so ein fucking Spielzeug, kostet aber 500 Euro. Ja, die sehen aus wie so Flöten irgendwie. Die heißen EWI, also Electronic Wind Instruments. Wer das mal gut hören will, dann der soll sich die früheren Steps Ahead-Platten aus den 80ern anhören mit Michael Brecker. Funktioniert das? Ganz ehrlich, funktioniert das? Ich hab letzt gelesen, dass Jeremy Soule den kompletten Soundtrack von Skyrim, so, also die Bläser in den Skyrim-Soundtrack sind gesampelt und die hat er einfach live eingespielt, so damit. Mit diesem Ding? Mit diesem. Wow, wirklich? Mit dem Blas-Controller. Recherchieren. Ja, das hat er auf Twitter gepostet letzt. Das finde ich schon krass, auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich dann auf jeden Fall ein Beweis, dass es funktioniert, weil der Soundtrack klingt super, auch vom Recording her und so. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Samples sind. Ich war mir sicher eigentlich, dass sie, weil sie auch ein höheres Budget hat, eigentlich das live eingespielt hätten einfach. Also dass er dann die Partituren hingegeben hätte. Ah, sogar sein neuester Tweet. Er schreibt, dass er alles performt hat und alles MIDI-Keyboard und zwei Hände und Breath-Control-Setup. Breath-Control-Setup, what the fuck? Damit kannst du halt die Dynamik von dem Orchester halt auch mit deinem Atem spielen, so. Also er spielt praktisch ein Blasensemble auf einem scheiß Blascontroller. Genau, also du spielst auf dem Keyboard, spielst du die Noten quasi und mit dem Blascontroller halt die Dynamik, denke ich mal. Also so ein bisschen wie so eine Harmonika, oder wie? Ja, so ein bisschen. Wie blöd das aussehen muss. Stell dir das mal vor, so Jeremy Soule performt es live und Leute erwarten so ein fettes Orchester und dann kommt er mit so einer bunten Harmonika, so wo der Schlauch so an so einen Synthesizer einfach reingesteckt ist und der pustet dann da so rein, drückt da so rum und dann so kommen die epischen Streicher-Samples und dann nimmt er so seinen Fuß und drückt dann noch so auf so ein Mini-Keyboard unten, dann hauen die Streicher rein irgendwie. Geil. Und dann fängt er noch an zu klatschen dabei irgendwie und das ist dann irgendwie so, er hat so auf dem Körper einzelne Drum-Pellet-Dinger, so, weißt du? Der macht das so als One-Man-Band in Skyrim Lives. Oh ja, der geht richtig ab. Sag mal, kann man dann eigentlich den Skyrim-Soundtrack auch als Elektroalbum bezeichnen? Theoretisch? Theoretisch, ja. Ist mir, als ich erfahren habe, dass Tame Impala, der Typ macht auch, also da ist auch eigentlich so gut wie alles elektronisch in dem Sinne. Das stimmt auch nicht, die Gitarren spielt da trotzdem. Ja genau, aber so die Produktionsweise ist viel mehr wie elektronische Musik als wie Rockmusik jetzt. Da finde ich, da... Wo sieht man das denn? Wo siehst du das? Also ich meine, bei Currents hört man es natürlich raus, wenn man sich so Songs wie Let It Happen anhört oder so. Ich habe das in einem Interview gelesen, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Tame Impala ist aber eh crazy. Ja. Wie hat er sich das Mixing beigebracht? Das benutzt er für Tools. Da bin ich total, ohne Scheiß. Currents ist, finde ich, immer noch eins der, wo ich finde, irgendwie persönlich, eines der am besten abgemischten Alben, die ich so in der Moderne gehört habe, finde ich. Ich glaube, Currents. Er weiß einfach, die Pads sind so warm, alles hat Platz, aber nichts schneidet sich gegenseitig ins Fleisch. Die Drums sind crispy as fuck, aber klingen nicht so, als würden sie irgendwie über Sidechain Compression den Rest des Mixes zu Tode stampfen. Es fliegt einfach alles rum. Wie gesagt, auf Currents finde ich absolut genial. Ich glaube, das ist das Arrangement auch einfach so ein bisschen. Also es ist viel mehr das Arrangement als das Mixing, glaube ich. Ich glaube trotzdem, dass Mixing großen Part da ausmacht. Ja. Also allein wie die Pad-Sounds teilweise klingen. Ja gut, aber ganz ehrlich, also wenn du gut arrangierst, kannst du auch eine scheiß Mische retten. Umgekehrt geht's nicht. Genau, aber die Pad-Sounds sind ja eher Arrangement. Wenn du halt so ein Pad nimmst und dann merkst, okay, wenn ich den Ton jetzt weglasse, dann klingt es alles viel aufgeräumter oder sowas. Wenn ich die untere Quinte dann nochmal weglasse, dann ist es noch aufgeräumter. Das zählt für mich irgendwie mehr zu. Ich denke, das gehört alles zusammen, mehr oder weniger, logischerweise. Aber halt auch einfach schon, zum Beispiel bei Yes, I'm Changing, so dass halt, ich finde, das schafft einfach zum Beispiel hier, es kann auch sein, dass ich das zu sehr überdinge und der hat sich nur so eine halbe Sekunde Kopf drüber gemacht und so, aber ich finde in diesem Track so genial, wie er diesen Ausgleich hat zwischen, gerade am Anfang hört man es schon, zwischen dem Bass und dem Basston und diesem Pad eben, was trotzdem relativ basslastig ist, tatsächlich extrem mittenlastig, bis schon in die Tiefen von den Mitten hat, dadurch diese Wärme hat, aber der Bass trotzdem immer noch ein bisschen das gewisse bisschen an Höhen hat, was es halt braucht, um noch ein bisschen zu klicken irgendwie. Aber es trotzdem so unglaublich aufgeräumt klingt. Natürlich, das ist wahrscheinlich einfach auch viel Erfahrung. Und damit macht man automatisch Fall. Manche Sachen. Und trainiertes Gehör, aber ich weiß auch nicht. Also und dass es ein Elektroalbum ist. Ja. Naja, es hat ja trotzdem relativ oft tatsächlich noch Gitarren so. Und so. So, Gamma, Track 8. Ach, oh, stimmt, wir schon bei Gamma. Ich find's so lustig. Die Leute so, yeah, meine Lieblingsband erzählt Ding über ihr Album, reden so eine halbe Stunde über Blaswandler. Ich liebe diesen Podcast. Blas-Midi-Dinger. Wir hatten noch nicht über die Lyrics geredet von This Is Not Worth It. Das gibt Lyrics? So. Das sind drei Zeilen. This is a piece of shit. Die Line hat dich geschockt. Die Line hat mich geschockt. Die Line hat dich abgeholt, oder? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht. Ganz ehrlich, das war die relatableste Line, die ich auf dem ganzen Album gehört habe. Es klang sehr real auf jeden Fall. Ja, das ist so das Ding, wenn du halt so eine Line wie This is a piece of shit so bringst, dann und nicht die ganze Zeit halt so einen Kram bringst, sondern halt das in einer Line. Ja, ich finde es halt, das habe ich mir genau gedacht, habe, weil so viel auf dem Album ist ja sehr abstrakt eigentlich eher so gehalten. Und dann kommt der so This is not worth it. Und der dann so super persönlich wirklich ist eigentlich, so this is a piece of shit, so ohne Umschreibung oder so. Also, ich weiß nicht, ob ich es mag oder nicht, aber es hat auf jeden Fall einen Impact hinterlassen. Ja. So, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich find's mutig, ich hätte mich nicht getraut, das zu schreiben. Ja, muss ich sagen, das ist der Song, den ich auf dem Album, den mich am allermeisten getroffen hat. Ich hatte so das Gefühl, Jaco, dem muss es wirklich übel gehen, wenn er sowas schreibt. Weil, also das ist, klar, du kannst sowas auch auf einer Meta-Ebene schreiben, mache ich auch gerne, aber das klingt viel zu echt, als dass es Meta gemeint sein könnte. Hm. Ja, das war auch, also das ist auch der Effekt, den es quasi haben sollte. Treasure auf jeden Fall hat eine wunderschöne Chord Progression, eine richtig schöne Chord Progression und es baut sich auch richtig schön auf. Was hast du heute mit Chord Progressions? Ja, ich kann doch sagen, dass ich eine Chord Progression nice finde, oder? Ich meine, es ist doch schon ein sehr essentielles Element von Musik, oder? Also vielleicht, würde ich mal so sagen, weil viele Songs basieren auf Chord Progressions. Aber jedenfalls, und ich glaube, in der Mitte finde ich, das ist ein bisschen, kann auch sein, ich habe es jetzt gerade nicht direkt hier vor nochmal gehört oder so. Ich glaube, in der Mitte fand ich, dass es ein bisschen viel Zeit lässt zum Aufbauen, weil es ja am Ende ziemlich voll wird. Und vielleicht hätte es das ein bisschen smoother teilweise machen können. Wir hatten, so wenn man irgendwas sagen wir muss. Wir hatten am Anfang diesen Ausbruch am Ende überhaupt nicht drin. Das finde ich schade, weil ich finde, der muss da schon, also der muss nicht dahin, aber ich finde, der tut dem Ganzen sehr, sehr ich gut. Ich fand es eher schade, also ich habe die Single gesehen, da habe ich gedacht, geil, auf dem Album sind es 7 Minuten, vielleicht ist das, wahrscheinlich ist da am Ende, will ich noch so ein geiles Build-up nochmal drin, so ein bisschen so only a matter of time. Ich meine das Bild, nein, warte, ich meine nicht, ich meine nicht dieses 7-Minuten-Ding am Ende, ich meine nicht den Bonus-Track. Nee, den meine ich auch nicht, ich meinte im Thrasher, vom Bonus-Track wusste ich halt nichts. Ich habe gedacht, okay, Single ist kurz, da ist noch was dran. Ja, der Bonus-Track hängt an Thrasher ja dran. Ja, schon, aber ich dachte halt, ich habe die Tracklist gesehen und habe gedacht, geil, Thrasher, 7 Minuten, da kommt noch was. Ja. Die haben es einfach abgekartet für die Single. Nix da. Das hat Rabiata aufgehört, das Pull Me Under. Das ist eigentlich, die Brücke zu schlagen, Dream Theater haben das auf Only Matter of Time gemacht oder auch Learning to Life. Du denkst, der Song ist fertig und dann kommt der beste Teil dran. Weißt du, das ist, und das ist... Ja, ich glaube... Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Ich glaube, Treasure war nicht, also es ist nicht der Song, den du so ausbrichst, so richtig irgendwie. Das macht ihn wiederum spannend. Ja, genau. Ich glaube, das ist genau das Ding bei dem Song, dass er eben nicht so dann ganz am Ende so richtig auf die Vollen geht, sondern nur so ein bisschen. Das Album ist so richtig schön anti da, wo man es nicht erwartet, und das macht's gut. Ja. Ja, vor allem, weil halt sowas wie früher Risen to a Flood oder sowas, weißt du, da haben wir halt gesagt, okay, jetzt muss es halt richtig ballern. So. Und das, da muss man halt so ein bisschen von Song zu Song überlegen, ist das überhaupt nötig, so braucht es. Ich glaube, das ist ein ziemliches Anfängerding, wenn man will, dass jeder Song den krassen Ausbruch hat. Weil ich muss zugeben, ich habe das immer noch auch ein bisschen so, und ich denke mir dann so, eigentlich ist es jetzt geschmacklos, voll den Ausbruch zu haben. Ja, es ist halt auch einfach geil, wenn man will, eigentlich jeden... Bei jedem Song will man eigentlich, das ist am Ende so, wenn du das live spielst, dann am Ende so wow, ballert, noch dies und das und richtig ballert. Am Ende kannst du noch ein fettes Solo nehmen. Aber es braucht halt eigentlich nicht jeder Track. Ja, genau. So geht's mir tatsächlich. Ich hab lange Zeit so auch willig Songs geschrieben. Halt auch, weil ich damals noch sehr so auf dem Progressive Rock, ich habe dann den Progressive Rock damals für mich entdeckt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Krebs mit diesen Endaufbauten. Du kannst es, wie gesagt, sehr geil machen. Die früheren Dream Theater konnten das. Du kannst es sehr scheiße machen. Die heutigen Dream Theater machen das. Diese Band ist so schlecht geworden. In jeder Episode steckt so viel Hass, weißt du? Ich frage mich, ob das irgendwann auf... Ich glaube, das braucht jahrelange Therapie, bis der drüber hinweg ist, weißt du? Ich hab 2 Jahre lang Mogimi-Streams gesehen. Ich kann nur noch hassen. Das ist gut. Ich kann nur noch hassen. Ich bin der Boss, ihr versteht es nicht. Keiner kann es mir reichen, ne? Das Wasser. Niemand kann mir es reichen. Ey, ohne Scheiß, witzig. Treasure Inspiration Space Song von Beach House. Eine gute Band. Space Song ist ein guter Track. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich habe auch gelernt, Songs einfach willig teilweise minutenlang mehr auszufaden, weil das macht man so. Oder einfach so das Ende. Nicht explosiv zu gestalten, weil dann hast du auch wieder die Möglichkeit, das eben doch zu tun. Das ist halt das Ding, wenn du dann auf dem Album oder so einen hast, der dann so richtig ausbricht, dann, der wirkt dann. Das macht's halt spannend. Und, wir sind im Singles-Zeitalter. Nee, wir sind im Zeitalter, halbfertige Songs nur. Ohne Scheiß, niemand hört über den ersten Refrain rüber. Ja. Wer war das, Kanye West, der jetzt jede Woche ein Album rausbringen wollte? Er hat zumindest 2 rausgebracht. Ja, aber hat er nicht was von 52 Wochen mit 52 Alben? Weiß ich nicht. Ich hab da was in die Richtung gehört. Ja, so viel, also. Da kann man ja nicht. Ja, bis sie ihn von der Bühne runterholen. Und dann guckst du dir dieses Video an und darunter schreiben die Leute die wildesten Verschwörungstheorien. So nach dem Motto, er hat die Wahrheit gesehen, jetzt tauschen sie ihn aus und so Zeug. Warte, ihr dürft jetzt gleich über die Tour reden. Was? Eine Sekunde, ich hole gerade, welche Tour, welches, wer bist du? Wer sind machen wir auf dem Brownies DTS, was, wer sind wir? Oh, tiefsinnig, jetzt wird es tiefsinnig. Jetzt wird es deep, Alter. Lecker. Wo? Was? Wie? Was? Och, wo sind wir? Habt ihr denn auch alle eure Webcams abgeklebt, denn sonst werden wir beobachtet. Ich hab gar keine. Ja, das ist doch noch besser. Sicher, dass die riesigen Heuschrecken nicht aus Versehen irgendeine Webcam in dein Zimmer reingestellt haben und angeschlossen haben an die Steckdose. Ich habe meine Webcam nicht gemerkt. Das ist nicht gut. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, daran zu denken, immer, dass man immer beobachtet wird. Macht mich eigentlich auch geil. Irgendwie. Ich mache nur Witze, ohne Scheiß. Es passiert ja nichts hier. Wir dürfen nicht vergessen, eigentlich ist die Welt genauso, wie wir denken, nur in der Antarktis leben Nazis mit UFOs. Weil das Gegenteil könnt ihr nicht beweisen. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist verboten, in die Antarktis zu fliegen, wusstet ihr das? Aber das ist verboten, in die Antarktis zu fliegen, weil da der antarktische Gürtel endet. Da wird gesagt, es ist zu gefährlich, dahin zu fahren. Nee, der antarktische, ja, da ist der antarktische Gürtel, der die Erde umgibt und der uns quasi von dem Rest der Welt trennt. Ja, ungefähr so. Wie sind wir jetzt da reingeraten? Und ansonsten haben die Nazis ja damals sehr, sehr viel in die Erforschung der Antarktis investiert. Sehr, sehr viel. Ich weiß nicht genau, wie die Zahlen waren. Ist das noch regelkonform auf diesem Server, wo wir da und die sind jetzt, ich sag ja nur die Wahrheit. Also, ich habe euch mal im Chat eine Weltkarte reingemacht. Deswegen ist die Antarktis was ist denn das? Das ist die Welt. Ja. Flat Earth. Ja, ja. Geht es flach und hohl gleichzeitig? Oder sind das zwei unterschiedliche Gruppen? Wir befinden uns auf einer riesigen Schildkröte, die durchs Universum spaziert. So viel steht schon mal fest. Darüber müssen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Darüber habe ich mal einen Song geschrieben. Da ist Turtles All the Way Down. Echt? Darüber das ist so ein Spruch, so eine Analogie oder was auch immer. Wie nennt man das? So eine Geschichte. Analogie, ja. Metapher. Dass jemand, der an das glaubt, mit der Schildkröte gefragt wurde, und worauf steht die Schildkröte? Und dann sagt er, it's Turtles All the Way Down. Ah. Alle Schildkröten stehen aufeinander einfach. Ja, genau, das steht einfach. Ja, ist eigentlich dasselbe wie die Quantentheorie. Ne? Ja. Aber, nee, halt wirklich eigentlich. Und was ist noch? Was ist in den Quanten? Ja, die Quanten bestehen aus noch kleineren Quanten. Und was bestehen die aus? Quarksteilchen und das müssen wir noch gucken. Aber das wissen wir noch nicht, aber kriegen wir raus. Solange ich diese Kiste nicht öffne, ist der Innenminister gleichzeitig zurückgetreten und nicht zurückgetreten. Das stimmt. Boris Johnson? Was? Nee. Das ist ein Stück namens Schrödingers Innenministerium, das ich mal geschrieben habe. Ah, okay. Aber war Johnson nicht Innenminister? Der ist heute zurückgetreten. Was? Schon wieder? Nee, Außenminister. In Großbritannien. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwann anfange, eine Talkshow zu machen oder so, ich glaube, also ich würde mir auf jeden Fall deswegen extra dann das Rauchen nicht abgewöhnen, weil ich glaube, sowas kommt gut bei Talkshows, wenn man so tief diskutiert. Nee, vor allem guck dir an, wenn du es richtig machst, so zum Beispiel bei Böhmer ist mal aufgefallen, ich glaube, DJ Ötzi macht es so. DJ Ötzi geht in Interviews um 0 Uhr und zieht sich eine Brille an und raucht dann und plötzlich wirkt er irgendwie intelligent, ich weiß nicht, weißt du, das ist vielleicht auch intelligent, darum geht's gar nicht, aber er wirkt halt sehr, sehr, es trägt zu einem guten Image bei, wo du dir denkst, warte kurz, das ist derselbe? Warte kurz, DJ Ötzi, ganz cool. Der hat auch viele Hits, DJ Ötzi. Darf man nicht unterschätzen. Der Burger Dance ist nach wie vor einer meiner Lieblingssongs. Wenn ich mich morgen aus dem Bett werfen muss, kommt der in den Wecker. Habt ihr spezielle Wecker-Songs? Nee, ich hab so ein ganz schrilles Piepen. Ja, das habe ich auch. Das schrille Piepen ist bei mir immer das zweite. Also ich hatte lange Zeit einen Song von Bangtrock. Geh mal das Weihnachtslied auf YouTube suchen, hieß der. Von wem? Also ich habe Nonagon Infinity als Wecker ganz lang gehabt, das Opening. Das ist geil, weil du wachst so auf langsam und es ist so, nein, der Gun Infinity. Und es ist so, wow! Und dann geht's los und es ist ja, so. Ja, ich hatte Them Changes mal, aber. Them Changes. Ja, ah, da von Panda Cat. Das ist zu chill, oder? Ja, das war echt zu chill. Deswegen habe ich den schrillen Ton reingemacht. Nobody move, there's but on the floor. Ich hatte auch mal eine lange Zeit, hatte ich mal Spam als Klingelton. Geil. Guter Song. Ich habe Idiotech als Klingelton immer, überall. Geil, ja. Putzk. Das kommt mega gut, da kommt man sich so edgy vor. Echt eine gute Idee. Ich habe mal einen Furzkissen-Sound eingestellt als Klingelton fürs Büro. Also nicht im Büro, sondern wenn das Büro anruft. Das war so lange lustig, bis in Anwesenheit des Büros das Büro angerufen hat. Ich hatte mal die Idee, diesen einen Track von Archive auf, wie heißt der, da. Neues? Nee, da sind so Kirchenglocken, die, Axiom? Ja, genau. Und da, Da kommen so Kirchenglocken und die verhallen dann. Das wäre geil. Ja, auf. Und dann dieses völlige Noise-Bread. Ja. Ja, Archive sollten auch mal wieder was droppen, finde ich. Und wenn möglich, gerne mal wieder ein bisschen mehr Bums. Die letzten waren mir alle ein bisschen zu leise. Stimmt, die haben. Der beste Wecker, den ich dann bis heute immer noch behalten habe, den ich auch immer drin behalten werde, glaube ich, weil es ist wirklich der beste Wecker aller Zeiten, finde ich, ist tatsächlich hier der von dieser Track von Death Grips am Anfang. Ich weiß nicht, dass dieses Feuer-Intro, das ist beim Originalsong nicht dabei, aber es hat am Anfang dieses Glas, was zerbricht und hat es nur diese Statik irgendwie. Ich glaube, das fängt ab. Ach krass, ja. Sekunde 15, glaube ich, an. Ja. Ich kann als Wecker außerdem empfehlen Mark Forster. Oh Gott, nein. Oh Gott, nee. Der YouTube-Poop, natürlich. Das ist auch so lange lustig, bis andere Leute das Ding mithören. Die denken sich dann so, Alter, was geht ab? Das Es gibt auch so einen Klingelton, der geht, I have kiddie porn on my computer, I have kiddie porn on my computer. Und dann, nice. Wenn der dann in der Öffentlichkeit kommt, dann muss man schnell drangehen, dann ist man einfach so hektisch und dann... Das ist aber eigentlich auch als Wecker ganz so gut eigentlich. Ja, stimmt. So, du willst ja auch nicht, dass es halt... Vor allem, wenn man Mitbewohner hat. Ja, das ist perfekt dann eigentlich, ja. Ich ziehe ja jetzt aus. Ich bin froh, die Leute los zu sein auf eine Art. Ich podcaste hier gerade aus Pappschachteln. Zieh mich gleich aus. Was? Also, Alben, die in der letzter Zeit erschienen sind, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Stimmt, machen wir das, bevor wir über die Tour reden. Hauptsache, du... Ja. Wir können die Tour. Wie lange geht der Podcast? Drei Stunden? Little Dark Age von MGMT. Was von MGMT? Little Dark Age. Ach so, aber das ist doch schon lange her. Das ist aber trotzdem 2018 rausgekommen. Krass. Mega. Da hatten wir noch nicht drüber geredet. Das finde ich mega, das Album. Das ist genial. Ja. Also wirklich. Erstmal Little Dark Age als Track selbst. Ist so minimalistisch und baut sich dann so genial auf. Außerdem die Vocal Production auf allen Tracks. When You Die ist so ein genialer Song. When You Die Hand It Over finde ich auch mega. Der letzte. Ja, der ist auch genial. Und Me and Michael ist so gut. Michael. Geil. Solid. Es ist so der beste Song about Friendship, der jemals gemacht wurde, Mann. Also keine Ahnung, aber es ist so. It's no question now. It's me and Michael. So genial. Ja, es ist einiges rausgekommen, seit wir das letzte Mal gequatscht haben. Wir sollen es wieder monatlich machen, aber ja, nee. Wie gesagt, bring mal diese drei Leute zusammen. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Wochen für einen Termin gebraucht. Ja, ist heftig, ne? Also das ist genial. Ja. Was ist noch raus? Ich will nicht wissen, wie diese ganzen Influencer das machen. Immer so wöchentlich. Und die haben alle noch so viel nebenbei. Ich meine, gut, ich... Wer macht Radio das denn? Nukular, die mit ihren 12.000 Casts und... Sache der Gewöhnung. Und, ja. Will mir irgendjemand was von Singularity von John Hopkins erzählen? Ich hab's einmal durchgehört. Der mehr gehört hat. Ich hab's einem 2-3 Mal gehört. Ich fand's eigentlich ganz geil. Also ich finde immer noch Tracks wie Emerald Rush finde ich wirklich crazy. Also keine Ahnung, wie der geschrieben wurde, wie der entstanden Samples ist. Samples aufeinander werfen. Also rhythmisch allein schon dieses. Ich frage mich immer noch, in welcher Taktart ist der Track? Ohne Scheiß, in welcher. Es ist wahrscheinlich 4/4, keine Ahnung. Aber es ist sau verwirrend trotzdem. Ja. Das ist wie Meshuggah, das ist gerade, aber es ist halt so synkopiert, dass es sich nicht oder so anhört. Diese Bassline, nee, das ist halt Swing, so, was ist los, aber halt Emerald Rush, diese Bassline, die da drin ist, die da sehr dominiert. Ich hab mehr von Emerald Rush, also von John Hopkins mitbekommen durch den Sorgenschalt-Podcast, der übrigens sehr schön war. Ach ja, stimmt, da habe ich ja schon gesagt, was ich davon halte. Ich hab das nicht gesehen. Okay. Oh, habt ihr das Sophie-Album gehört? Nee, nur den einen Song. Aber habe ich noch vor, auf jeden Fall. Nicht It's Okay to Cry, oder? Weil der ist sehr unrepräsentativ für das Album, finde ich. Nee, es war irgend so ein kranker Song. Weil ich muss nachdenken. Vielleicht Face Shopping? Einfach mal reinskippen. Es ist von der Production halt absolut insane, wirklich. Wenn man mal so auf Sekunde 30 skippt oder so, es ist wow. Ja, das war der, genau. Ja. Es ist echt, es ist sehr genial, das Album. Ist auch krass, weil, also ich habe, mir hat jemand gesagt, so der... Drummer von mir hat gesagt, hey, kennt ihr Sophie? Und ich so, what the fuck ist Sophie? Und dachte, da kommt jetzt so ein Popkacke. Pop-Kram wie Lea oder was gibt's noch für Sängerinnen, die nur ihren Vornamen, Lena. Sowas habe ich erwartet und dann kam Face Shopping. War geil. Dann hatte ich mega Bock auf das Album. Hab's aber ja, ich weiß nicht, merkwürdig, weil es hat echt gute Tracks. Es ist ein bisschen, es float gar nicht so krass gut, aber es hat einige extrem geniale Tracks, hat Pretending. Ist ein 6 Minuten langen Ambient-Track, der, glaube ich, auf zwei Wörter, die gesagt wurden. Und das wurde dann halt auf 6 Minuten gestretched mit Pause-Stretch. Und darum wurde halt ein Ambient-Track gebaut. Ja. Und es ist absolut insane. Aber die Idee ist doch geklaut von hat bestimmt irgendwie jeder schon mal gemacht. Aber ja, aber von uns geklaut. Deswegen werde ich verklagen jetzt. Ja, klar. Ich find's übrigens immer noch lustig, wie sich die Leute unter Loudplaces und Chrome Sparks immer noch drüber streiten, wer zuerst das Sample geklaut hat. Ich hab's geklaut. Sehr schön. Ansonsten funktioniert es hier zum Beispiel, ansonsten sind die teilweise, muss ich mal kurz raus, sind ziemlich minimalistisch eigentlich die Tracks, aber hier zum Beispiel, dieser Track basiert praktisch nur auf einer Synth, aber ich weiß nicht, was sie mit diesen Synths gemacht haben. Ich glaube, es ist einfach nur ein harter D-Tune drinne und es ist ansonsten halt eine ARP, aber diese Synth-Up ist so gut, dieser Synth, der hier, ich habe ihn gerade reingepostet, kann man einfach irgendwo hinskippen, ist vollkommen egal. Ich hab's nur für die Leute, die das hören, nochmal. Is it cold in the water ist der Track. Weil die wissen ja nicht, was du meinst jetzt. Weil die wissen, achso, sorry, ich vergesse immer zu drücken und rede immer und dann hört ihr das ja gar nicht. Ja, voll dumm von mir. Geht mir sehr ähnlich. Nee, ich hab gemeint, ich hab Is It Cold in the Water. Wir sollten den Track nochmal benennen, damit die Leute das auch hören. Ja, genau. Können. Und es ist halt für eine Produktion. Es ist schwierig, darüber zu reden, finde ich fast ein bisschen, aber es ist halt, ja. Ansonsten von DJ Coase Knock Knock, hat das jemand gehört? Ja. Weil. Nein. Das war super. Ja, das auch hat. Boah. Also allein schon Tracks wie der Opener Club der Ewigkeit oder so. Oh, es ist so gut. Oh. Gut, schreibe ich mir noch auf. Was gab's? Jesus. Wolke 7 von Jesus. Jesus von Knock Knock, meinst du? Nee, Jesus. Jesus. Der Gangster. Achso. Ja gut, ich habe gedacht, der Track Jesus of Knock Knock von DJ Coase. Ha. Ah. Nee, scheinbar nicht. Ja, das habe ich nicht gehört. Kids See Ghosts von Kanye West und Kid Cudi. Hat es jemand gehört? Nee, das ja, habe ich nicht gehört. Ich habe nur das, was nur es liegt noch auf Kanye West. Es liegt noch auf meiner Liste. Oh, hier ist wieder. Bei Mogimi Horns wieder. Wirklich das einzige von den ganzen Alben, was richtig gut ist, die er jetzt veröffentlicht hat. Es hat einfach einen Track, dessen Sample eigentlich nur ein Weihnachtssong von 1930 ist und das ist super. Also, ja. Also man muss sagen, Kanye West hat schon was vom Sampling teilweise drauf, was da teilweise worked und so. Aber was ich über Kanye sagen muss, dass ich das Album gar nicht, also ich find's nicht schlecht, das Kanye nicht Album. Je, sondern ich meine Kids See Ghosts. Achso, ja, ich wollte nur generell Kanye quasi. Du meinst das, today I thought about killing you. Ja, also ich habe echt erwartet, dass es so eine selbstverliebte Kacke wird irgendwie. Das hat mich auch überrascht. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, er driftet da immer mehr rein, aber seine Musik ist trotzdem noch auf jeden Fall geil. Ja, also ich fand's jetzt nicht so extrem gut. Kanye ist jetzt wieder so der Nächste, der sagt, Alben eine halbe Stunde lang etc. bla. Also ich meine, ich finde diese Single-Thematik, Chimperator hat das jetzt ja angekündigt und prompt sind zwei Rapper weggelaufen, weil sie weiterhin Alben machen wollen, anstatt diese Single-Playlist-Kacke. Doch, die machen Singles anstelle von Alben. Keine Alben mehr, meine ich. Das haben sie, glaube ich, in der Pressemitteilung rausgehauen, worauf ihnen dann, glaube ich, sogar schon die Leute anfingen wegzulaufen. Ja, wahrscheinlich. Ist Crow da überhaupt noch? Ist ja sein Label eigentlich. Wahrscheinlich wegen dem Crow-Album, das war ja 2 Stunden lang und 50 Songs. Oh, das. Also nervig. Ja, zwei Stunden lang scheiß Frauenbild auf scheiß Army-Beats, die nicht gut kopiert waren. Ja. Ich finde es schade, dass niemand jetzt Kids See Ghosts gehört hat, weil das hat wirklich von der Produktion ja einige Sachen. Es ist wirklich, ja, es ist richtig geil, ganz ehrlich. Ja, dann höre ich es mir doch an. Ist es auf Apple Music? Es ist 100 Pro. Kids See Ghosts ist auf jeden Fall. Es geht auch nur 23 Minuten, weil die wollen ja alle keine Alben mehr machen, keine richtigen. So, die sind jetzt alle auf. Oh, wir machen ein Album, da hatten wir eben schon kurz drüber geredet. Also, wir machen eine EP, aber nennen das dann Album. So. Ja. Das ist jetzt deren Ding irgendwie. Das ist so belastend, ey. Louis Prima. Ja. Ist gefeatured. Also, das ist wirklich. Also, der Trend, dass es wieder ein bisschen abflacht von. Also ich mag Alben, die eine Stunde bis 75 Minuten gehen, durchaus, wenn sie wirklich ein gutes Pacing haben, aber dann müssen sie halt funktionieren, weißt du. Ja. Ganz viele schmeißen da einfach Füller um Füller rein. Das letzte Album, das ich gehört habe, nicht im Jazzbereich, das mit 15 Songs am Ende sind noch Akustik-Bonus-Tracks, die ich jetzt nicht einzähle, aber das 60 Minuten mit 15 Songs konstant auf bestem Level hält, ist die letzte von 1975. I Like It When You Sleep Before. Blah, blah, blah. Das habe ich auch nicht gehört. Du hast mir damals schon, David, du hast mir schon gesagt, bei der, als ich es auf die Top 1 gesetzt habe, 2016, hast du gesagt, ich habe dieses Album avoided. Also, Jungs, hört euch das an. Ich habe es mir zweimal angehört und es hat ein paar ganz gute Tracks, aber ich bin auch in dem Moment nicht reingekommen. Ich will nicht sagen, dass ich es schlecht finde, weil ich habe es gehört, irgendwie, da war ich nur so halb dabei, gebe ich zu. Nicht, weil es schlecht ist. Also, wie gesagt, gebt euch einmal konzentriert, gebt euch auf dem Fahrrad nachts auf der Heimfahrt. Niemand fährt Fahrrad, aber jedenfalls. Ich. Aber da sollst du doch keine Kopfhörer tragen beim Fahrradfahren. Hör mal, ist doch gefährlich. Ich habe offene Kopfhörer, das ist der Punkt. Die Vorschriften in der Schweiz schreiben nur vor, dass du den Verkehr und ein Gespräch noch hören musst, während du fährst. Ja. Also durch meine Kopfhörer höre ich alles. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ist das da? Keine Ahnung. Kann mir schon vorstellen, dass man angehalten wird oder so. Ja, in Deutschland wirst du angehalten, weil Kopfhörer. Hier wirst du angehalten, natürlich, weil Kopfhörer. Aber wenn die so offen sind, dass du dich daneben bei laufendem Podcast unterhalten kannst. Ja. Oder ich schmeiß dann Songs rein, wie die so dünn sind, dass ich sagen kann, ey, das ist kein Wall of Sound, ich höre dich sehr gut. Hör mal, das Arrangement ist ganz reduziert. Ja, das ist. Ja, also weißt du, wenn du so Muse hörst und dann Supremacy, volle Röhre und dann klickst auf Madness und die Bullen so, okay, das ist nur Drum Bass. Ja, genau. Ja, weiter. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, eben wie gesagt, das ist ein super Album für spätnachts unterwegs. Spätnachts Auto ist auch super. 1975, die zweite. Die machen ja jetzt gerade eine dritte, haben eine riesige Plakat- und Werbeartikel etc. Kampagne. Das ist die ekelhafteste Band mit, also ich finde immer eine Band, die unfassbar geile Mucke macht, aber das ganze Marketing ist beschissen, die Fanbase ist purer Cancer. Und auf Konzerte gehen, ich glaube, ich bin froh, habe ich ein Konzert der letzten Tour mitgenommen, das sah nicht nur visuell super geil aus, sondern das war auch noch so halbwegs, du konntest noch was hören, neben den brüllenden Kindern. Ich fürchte, das wird jetzt nicht mehr möglich sein, weil ich glaube, nächstes Jahr... Weil der Leadsänger hot aussieht. Das ist genauso wie bei Future. Du meinst der Keyboarder? Achso, meine ich ja. Sorry, ich habe mich ein bisschen versprochen, das kommt vor. Ansonsten Releases, ich werde jetzt nicht viel über die sagen, aber ich will wissen, ob es aufgehört hat. Nee, wie gesagt, ich wollte eigentlich noch sagen, die haben jetzt, wie gesagt, die erste Single ist draußen, sie ist absolut beschissen, aber die haben gesagt, zuerst haben sie gesagt, wir wollen eigentlich nur drei Alben machen, dann so unser Okay Computer und dann hat dann das beste Album aller Zeiten machen. Puh. Danach muss Kid A kommen. Er hat ja gesagt, er will einen absoluten Impact machen und dann quasi wieder ein nächstes Projekt. Aber gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Impact. Ich mache jetzt diese Ära, wie sie diese Phasen immer nennen. Diese Ära machen wir einfach mal gerade zwei Vollzeitalben, nicht ein Doppelalbum, weil das wäre scheiße. Wir machen zwei Vollzeitalben, das eine im Herbst, das andere im Frühling. Ich bin gespannt, aber gut, ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, Matt Healy ist einer der Menschen, dem der Ruhm definitiv nicht gut tut. Also, was bedeutet das? Sag mal so, der hat für mich Tuttle in puncto Tätowierdämlichkeit geschlagen, nachdem er sich What a Shame auf den Bauch getackert hat. What a Shame. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, genau. Hat irgendjemand von US Girls in a Poem Unlimited gehört? Nein. Schade. Gutes Album. Ich bin nicht dafür, das ist doof, wenn ihr es nicht kennt. Dann Against All Logic 2012 bis 2016. Yes. Das Album. Hab ich heute gehört. Ja, du hast gehört. Oh, es ist heute? Also heute habe ich es nochmal gehört, weil es bei A ist. Es ist so gut produziert. Ja, mega. Aber gut, das ist auch Nicholas Jarre, glaube ich. Ja, genau, ne? Nicholas Jarre ist es einfach. Jupp. Aber da sind einige, also weiß ich nicht, allein schon so Tracks wie Flash in a Pan oder City Fade, die sind so genial produziert. Also allein schon, also er ist, finde ich, wirklich so der Meister der Percussion und Drums irgendwie. Das ist wirklich, wow, sick. Mega. Hast du es gehört? Tobi M.M.? Nope. Das, was da passt, ist ein richtig gutes, ich würde mal sagen, Haus, sagt man da Haus? Ja, zu? Ich glaube schon. Elektrohaus. Das verschmilzt doch mittlerweile alles. Ja. Genres sind Schall und Rauch. So, dann Twin Fantasy von Car Seat Headrest. Nicht? Wo habt ihr das alle her? Ich habe keinen Plan. Was ist da los? Also, das ist voll der Klassiker. Der Klassiker aus diesem Jahr, oder was? Nein, es ist eigentlich, er hat re-recorded das ganze Album und dann wieder released. Ach so. Das war eigentlich von 2012 und war da so ultra lo-fi. Ja. Aber hat da so ein bisschen gewissen Kultstatus und es ist halt basically ein Indie-Rock, Surf-Rock Album irgendwie, aber es hat halt dann einfach so Tracks wie der zweite Track, Beach Life in Death, der 13 Minuten 19 geht und so. Und es ist halt vom Songwriting absolut krass. Und die Lyrics sind genial und extrem witzig. Ist halt auch so ein bisschen komödiantisch, aber halt jetzt nicht so zu satirisch gehalten. Das ist halt super. Tolles Album. Schön, dass es auch mal erwähnt wurde. Ja, auf jeden Fall. Einen kleinen Applaus für Car Seat Headrest. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, was cool ist und sage, hört es euch an. Sicherlich. Kann man auf jeden Fall anhören. Sieben von Beach House, das neue Beach House Album. Das habe ich gehört. Hast du gehört? Hast du Standout-Tracks? Lemon Glow ist gut. Ist nicht mein Favorite Beach House, aber was? Ich muss mal nachgucken. Ja, Mann, Black Car. Ja, der Track ist so gut. Alter. Aber Lemon Glow auch. Warte, was war Lemon Glow? Keine. Ah. Gar keine. Nicht mal Drunk in L.A. Nee, ich habe gerade in Lemon Glow Der war auch der mega. Ist wirklich. Also ich habe nur kurz reingehört. Auch von der Produktion her. Ich sag das die ganze Zeit heute irgendwie so, aber ich bin so... Aber Beach House generell, also irgendwie... Irgendwie haben es raus. Klingt auch jedes Album gleich, aber die dürfen das irgendwie. Ja, so ein bisschen. Aber also das ist ja... Ja? Das ist halt der Style. Aber dafür muss man auch sagen, es gibt jetzt keine Band, die vergleichbar klingt eigentlich so. Es ist ja eigentlich nur... halt so im Psychedelic-Sektor ist da auch... Geht so. Es sind ja eigentlich immer nur Combo-Organ-basierte Songs, so Elektro-Orgel-Orgen von Yamaha irgendwie. Und es ist eigentlich... Und dann nimmst du halt noch eine Slide-Gitarre irgendwie und manchmal distorten die noch ein bisschen irgendwie, aber machen sie dann trotzdem relativ leise, damit es halt nicht so rausdingstet. Und dann ist es halt noch die Vocal-Production. Ja, die ist ja auch... Ich glaube, ist es ein Chorus? Ist es zigmal gelayert? I don't know. Ich fände es geil, wenn man so als Band einfach so ein Vocal Production Preset hat und die Vocals dann immer gleich effektiert sind und sowas. Ja. Finde ich irgendwie eine witzige Idee. Du meinst so wie bei den Lochis? Ja, wie nice, dass du dabei bist. Irgendjemand Prequel Ghost gehört? Prequelle von Ghost? Nee. Ja, es war auch nicht so. Ich mag irgendwie Ghost auch nicht mehr so. Persönlich, keine Ahnung. Hat jemand meinen McDonald's-Boykott-Tweet gesehen? Nein, ich habe deinen McDonald's-Boykott nicht gesehen. Was? Aber du musst lauter. Ich habe einen Tweet gepostet, wo ich bei McDonald's saß und auf dem Tablett so eine Werbung für das neue Album der Lochis lag. Echt? Oh. Ja. Das ist aber gutes Marketing. Passt zur Zielgruppe. Direkt die Zielgruppe. Es ist so logisch. Es ist wirklich, es ist so on point. Ja. Ich bin gespannt, was sie machen. Ich meine, sie haben es geschafft, den Satz, der Boden ist Lava, das haben sie geschafft, einen Song reinzubauen. Ich weiß nicht, ob sie das geschafft haben. Ich traue denen alles zu. Ich glaube eher, das hat deren Songwriter geschafft. Ja. Also ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich ziemlich auf das neue Lochis-Album, persönlich. Ja, ich auch. Es wird mal wieder spannend. Es wird mal wieder spannend. Nein, aber... Es wird einfach immer wieder spannend. Ich finde tatsächlich, dass die Lochis-Alben haben schon so eine ähnliche Qualität wie sowas wie von Ludger oder sowas. Du weißt, wenn das rauskommt, dann ja. ist es wieder... Das ist auf jeden Fall wieder was man nicht vergisst irgendwie so. Ja. Hat jemand eigentlich irgendwie ein Lukas Rieger-Album mal gehört? Ja, ja. Ja, und Mike Singer habe ich auch gehört. Echt? Was ist denn los mit euch? Ey, den Lukas Rieger-Code gibt's ungekürzt auf Mike Spotify. Singer, ey, ich habe mir das angehört und habe einfach nur gedacht... Ich glaube, ich habe eine Stunde gelacht oder so. Was einfach. Ist denn? Gib mal ein paar Beispiele. Mike Moment, Singer. Moment, ich habe sie hier aufgeschrieben. Sekunde. Kleine Sache am Rande, das ist ja auch von 2018, genauso wie das Lukas Rieger-Album Code, geil. Auch von 2018. Passt also alles ja, von dem Konzept rein hier. Der gute Lukas Rieger. Ja, dann habe ich mir mal noch ein paar Likes gekauft. Fake it till you make it, sagt man ja, ne? Dann habe ich, ja, aber auf YouNow habe ich viel verdient und... Ja. Und auf Snapchat hat dann niemand mehr meine Stories geguckt. Also ohne Scheiß, ich denke, jeder hat das Video von Ultralativ gesehen, zum Lukas Rieger-Code. Ja. Ah. Ich hab mir auch dieses Hörbuch mal angehört. Das war Gold. Komplett? Auf jeden Fall. Also nicht komplett. Ich bin noch nicht verrückt. 5 Stunden 30. Hat jemand diesen Podcast angehört, von dem es nur eine Folge gibt? Von JamFM mit Lukas Rieger? Lukas hieß das ganze Ding. Es gibt nur eine Folge. Und die besteht darin, dass der andere Typ, der Moderator, stundenlang Themen anschneidet und darüber labert und Lukas Rieger sagt, ja, okay, Digga, geil, oder fordert die Firmen auf, ihm Dinge zu schenken. Gute Persönlichkeit. Das ist der ganze Podcast. Ich habe gedacht, das kommt noch was. Nee, das geht genauso weiter, eine Stunde lang. Auch so machen. Ja, wenn es funktioniert. Einfach sagen so, Nike, schickt mir doch mal was. Adidas. Wie wär's, wenn ihr mir was vorbeischickt? Aber er hat eine okay Stimme, das finde ich unfair. Bei Lukas Rieger. Also ich habe eine sehr durchschnittliche Stimme, aber es geht. Ich will trotzdem eine okay Stimme auch haben, mit der man auch singen kann. Ich bin neidisch. Aber egal. Ja, Mike Singer, du wolltest ein Beispiel. Jeder kann singen, wenn er nur ja, will. Ja, ich wollte gerade, ich hab's gerade. Sekunde, hier. 2 Seiten. Ich zitiere mit Absicht die Ballade von Mike Singer. Okay. Strophe 1. Es gibt immer 2 Seiten. Auf welcher stehst denn du? Erzähl mir bitte keinen Scheiß, davon habe ich schon genug. Habe ich schon genug. Das ist so, weißt du, die Backing Vocals stehen auch im Text. Ah. Warte, darf ich mal den Text haben und ich würde es gerne als Hörbuch vertonen dann. Jetzt. Es ist alles gesagt. Ist alles schon. Ich halte nicht mehr fest. Bin glücklich im Jetzt. Sie sagen, du vermisst, was wir waren. Bei dir läuft es schlecht. Die Flügel sind weg. Oh nein. Du wolltest so leben. Wolltest immer mehr. Ohne jede Rücksicht. Sagt, fühlst du den Schmerz? Hier. Liebe scheitert. Leider muss es so enden. Bleibst du hinter mir, schmeißen sie Steine und es fließt Blut. Gibt immer 2 Seiten, doch es gibt immer 2 Seiten, doch entscheiden musst nur du. Musst schon du. Du kannst auf mich zählen, kann ich auch auf dich zählen. Oh Gott, okay. Und warte mal, ja. Auch wenn ich nicht mehr hier oben bin und nicht mehr immer gewinne, wenn ich mein Insta und Snapchat lösche und wieder neu beginne. Alter, aber ist schon ein heftiger Lebenseinschnitt, wenn man seinen Twitter-Account löscht. Ja, ist schon so eine Kanye-Line fast das schon. Das ist repräsentativ, Alter. Okay, es gibt immer 2 Seiten. Es gibt immer 2 Wege. Sag mir, welchen nimmst denn du? Und wenn du dich entschieden hast, dann steh auch bitte dazu. Alter, Lukas. Ja, Mann, Alter. Mike. Mike. Da passiert ja. Nein, das Outro. Das Outro. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Wenn man das mal zusammenzählt, was kommt da eigentlich raus? Sind jetzt 8 Ziffern. 22 Millionen. Ich habe mal dieses Casey Rebel Lied alphabetisch geordnet. Hat das noch jemand im Kopf? Nee, tatsächlich nicht. Das, wo er vor Gericht ist? Oder bist du real? Natürlich bist du real. Das sind 42 Wörter insgesamt an Vorhandenheit. Und das ist, und insgesamt sind es, glaube ich, 400 oder 500 Wörter insgesamt. Also das 42 Wörter auf 400 aufgeteilt. Also real ist, glaube ich, 34 Mal drin oder so. Und du natürlich noch mehr. Das Ding ist so dumm, ich habe es mir irgendwann mal eine Nightcore-Version draus gemacht und die mir als Wecker gestellt. Und das Problem ist, es ist auch noch scheiße catchy. Also dieses Frage noch einmal. Naja. Nicht im Original, weil im Original schläfst du weg, aber in dieser aufgespeedeten Version bleibst du einfach hängen. Das ist traurig. Bist du real? Du liebst mich einfach nicht. War das auch schön. Und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Du liebst mich nicht. Das ist immer noch die geilste Schlussfolgerung. So, du liebst mich nicht, also liebe ich dich jetzt auch. Mm, okay. That's how I'm gonna do it. Ergibt voll Sinn. Genau, warum schreibt ihr eigentlich nicht so Texte? Was soll das? Ohne Scheiß, diese vertraktete Scheiße mit irgendwelchen Skeletten, ey, aber Skelette sind tot, denk mal drüber nach. aber gute Mike Singer, Alter. Du liebst mich nicht, ist aber viel besser. Mein Herz schlägt schneller jedes Mal, doch ich bleib cool und lass mir nichts ansehen. Da kann man doch relaten, oder? Also ich kann mir da... Ich verstehe, was er meint, oder wenn ich mir jetzt meine Crew angucke. Klick mal auf alles an dir bei den Lyrics, die sind großartig, inklusive K1-Part. Alles an dir, genau, guck mal, da kann man einfach mal alles an dir, da kann man auch mal wirklich nachvollziehen. Nichts mit irgendwelchen Skeletten, sondern deine Sneaker, dein T-Shirt, die Shorts, ich mag dein Style, Girl, wer kennt das nicht? Deine Playlist, dein Insta und Snap. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Glaub, erzählt ich die Dinge ziemlich auf, geil, die Girl. Ja. Ich glaube, ich halte es echt nicht mehr aus, die ganze Zeit allein dein mit dir Insta zu sein. Hey, wow, was für ein Change. Aber da muss man auch mal drüber nachdenken. Komm, wir ziehen uns alles aus. Denn hier drin, mit drin shit, wird es langsam ziemlich heiß. Du bist so nice. Du bist so nice. Ja, Mann. Heiß, nice. Ich kenne das. Nice. Wenn es heiß ist, aber auch die andere Person nice ist, dann hat man Bock, sich auszuziehen. Dann ist es nice. Ja. Ja, yeah, Girl, du bist nice. Du bist manchmal nice. Ist es, du bist manchmal nice. Ist es so heiß. Mann, ich liebe deine Art, wie du sprichst. Mann, ich liebe ja, deine Baby, Art, du bist wie so du nice sprichst. Was ist das für ein Satz? Mann, ich liebe deine Art, wie du sprichst. Aber er liebt auch ganz andere Sachen. Er liebt auch ihren Flavor und ihre Haut und... Mann, er liebt einfach alles an ihr. Ja, und sie sind nicht von dieser Welt, ihr Flavor ist nicht von dieser Welt. Und alle seine Homies wissen es auch, weil... Was meint er mit Flavor? Weiß nicht, vielleicht... Flavor Flav? Ich denke, es ist was Sexuelles, so... Meinst ja, du, wie bei, das ist wie bei Pussy gelegt? Pussy geeatet, genauso wie bei. Wo kommt, wo? Nein, lass mich ausreden, Jungs. Das ist genauso wie bei, ja. Wie heißt sie? Lana Del Rey, ihre Pussy schmeckt ja auch nach Pepsi Coke, ja, hat sie ja gemeint. Aber da sagt sie es wenigstens selbst und da ist impliziert, ja, das dass ist ja auch eher die Pussy leckt von der Zuhörerin oder jetzt was. Das ist natürlich auch die Frage. Es geht ja eigentlich. Also, ja. Er redet ja in der zweiten Person, das heißt, die ganzen 12-Jährigen hören sich das an und denken so, Alter, könnte mal. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, das von K1 ist auch nicht schlecht. Ja, verdammt, ich liebe deine Art und was du trägst. Baby, wie du gerade tanzt. Bin krass erregt. Bin krass erregt. Bitte sag mir, dass du auf Machos steht. Steht? Weißt du, dass du auf Machos steht? Dass du auf Machos steht. Ich kaufe dir die ganze Welt. Sag, was dir fehlt. Sag mir den Store, ich bezahle es sofort. Schatz, die Königsallee bietet Prada Dior. Gucci, Louis, schlag zu wie ein Gladiator. Ach du Scheiße, was ist denn mit ihm los? Und du fotografierst meinen Ferrari von vorn. Was? Hey, wie kommt man... Zweckreime sind echt nicht so schwer, weißt du? Und dann der schlag zu wie ein Gladiator und du fotografierst meinen Ferrari von vorn. Hey, das gefällt dir, Baby. Und du kannst deinen Booty im Hotel hier shaken. Erlaub dir ja einfach. Ja, ich hol dir, wenn du willst, diesen Pelz hier, Lady. Ja, du wärst so gern Beyoncé, hier kommt dein Jay-Z. Fame, Keys, wie Keys? Oh, hat Keys, Game Keyboard. Keys. Nee, der hat fette Keys. Den Prophet 8. Mal, Alter. Guck dir mein Jupiter an, Mann. Fame, Keys, ne Prophet 8, alles, was du Ref willst. Ref 2. Und der hat Nord. Ref 2. Nee, Prophet 6. Meine Kumpels geil. Und ich kaufen gerade in Malle Riesenvillen. ich lass dich jetzt chillen bei einem Dinner. Sing für die Ladies, mein Sing. Das finde ich eine geile Line. Der hatte noch so, ah, ich brauche jetzt noch eine Line. Fuck, was mache ich jetzt dahin? Sing für die Ladies, Mike Singer. Ich finde es so beeindruckend, wie du das ganze Schaffen von K1 der letzten 10, 12 Jahre auf 4 Worte zusammenfassen kannst. Ich reich, du Vagina. Wo kommt das vor? Ich mann du nichts. Das wäre ein guter Song eigentlich. Kommt das nicht von King Orgasmus One? Nee, das ist so die Zusammenfassung von ach so. Doch, kann gut sein. Nee, aber es ist so die Zusammenfassung. Ich meine, habt ihr Senorita gehört, was das war? Senorita. Nein, ich müssen wir jetzt mal warten. Ja, die scheiß Böhmermann-Version habe ich immer noch im Kopf, ey. Senorita das K1-Text, warte, das lese ich mal durch. Das ist ja Despacito einfach gewesen. Ach Gott, nein, es geht wieder los. Ja, hola, como estás, Senorita? Ich check auf Snapchat, was du machst. Was du machst. Mamacita, ja. Ich zeig dir die schönsten Orte auf dieser Welt. Hast schon gepackt? Senorita, sei meine Adriana Lima. Du machst mich süchtig, so wie FIFA. Ich glaube, es ist Pflicht als so ein Rapper, dass man FIFA immer droppt. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva la vida, Luca. Was reimt sich Shisha auf FIFA, Alter? Wie gut ist das? Pietro Lombardi, Alter. Hauptsache alles okay. Ich buch uns mit der Visa. Direkt so ein Flug nach Costa Rica. Ich fahr im Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story, Alter, Insta kommt eigentlich. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deinen Ex weg. Bist du bei mir, hau ich direkt weg. Was? Hau ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Das Bild muss die Line-Mod, die war so geil, die musst du ja zweimal bringen. Ist so romantisch, dieses. Ich find's so geil, wenn man bedenkt, wie hört, dass man sich den Track in 20 Jahren oder so anhört. Und dann denkt, Alter. Also dann umso mehr, so Snapchat, what the fuck, Alter. Ey, Mann, ich folg dir auf Instagram und check deine Stories ab. Flieg über die Kommis, jeder wird bei deinem Body schwach. Ich geb dir Double Tap und like deine Bilder. Kennt ihr Double Tap? Double Tap. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter. Ist so romantisch. Nice wie Kendall oder Kylie. Du kannst alles tragen, Baby, Sneakers oder High Heels, Urlaub, Sightseeing. Ja, du darfst bei mir einziehen. Guck, wie sie breit liegen, deine Philipp Plein Jeans. Liebe deine. Ja, weiß ich auch nicht. Lieb deine Art, du bist alles wert. Ich mag dich, weil du mich nicht wie ein Superstar verehrst. Okay, das ist ja noch okay. Aber ich bin der, der dich. Ein Verweis darauf, dass er Deutschland sucht den Superstar. Aber ich bin der dich wie ein Superstar verehrt. Deshalb cruisen wir am Lamborghini Huracan ans Meer. Rapper wollen über Geld reden, Schatz. Doch nur ich zeig dir die schönsten Hotels jeder Stadt. Es könnte auch ein Werbespot sein für irgendwie so Trivago oder so, weißt du? Meld das mal an die Space Frogs, bitte. Mit dem Jet durch die Nacht, morgens landen wir in Costa Rica. Pietro singt für die Mamacitas. So, das hatten wir schon mit. Ah, ey, die Line ist doch mit Mike Singer einfach. Ist ähnlich, ne? Pietro singt für die Mamacitas. Stimmt. Ist doch genau dasselbe Mike wie. Mike Singer singt für die Ladies, Pietro singt für die Ladies, Mike sagen, Singer. Amor landet ein Volltreffer, Schatz. Weil du ab heute einen Goldrapper hast. Was, Golf oder Schach? Baby, ich stehe mehr auf Action. Liebe deinen Booty, denn du shakest gern mit dem Arsch wie eine Kardashian. Action auf Kardashian. Liebe deine braunen Augen, liebe deine braune Haut. Ganz egal, wo du bist, Leute, hör nicht auf zu stauen. Hätte ich gedacht, ich könnte nie wieder einer Frau vertrauen. Denn die meisten sehen nur mein Geld und sie laufen aus. Ich verstehe dieses Reimschema nicht irgendwie. So manchmal schon und manchmal dann einfach nicht irgendwie. 100.000 Likes auf deinen Fotos, so sexy deine Haut riecht nach Kokos. Und wenn ich dich sehe, bin ich im Aufreißermodus. Tennisclub K1, blau-weiße Polos. Geil. Dein Versace-Kleid steht dir am besten, aber du trägst lieber Shorts von More Money, More Fashion. Packe deine Koffer, morgen fliegen wir nach Costa. Ja, Pietro singt für die Mamacitas. Ja, grauenvoll. Nee, genial. Hat schon was. Also ich. Genial. Ich find's. Grauenvoll. Nee, ich finde es ist gut für das eigene Ego so. Da kann man. Du kannst schreiben, was du willst. Genau. Schreib einfach irgendeine Scheiße. So 90% der Leute raffen's eh nicht. Und die finden auch sowas geil. Also von daher, wenn die sowas geil finden, dann. Ja, aber man will ja eine großartige Crowd haben mit gefärbten Haaren, die alle non-binary sind. Ich wollte es gerade sagen. So eine cis-sexistische Scheiße. Warum wird das noch gehört? Future jetzt oder K1? Beides, alles. K1. K1 ist Future ist viel zu männerdominiert. Wo ist eure Frau? Ach, ihr habt den Hyperlink schon gemacht zu Future. Ich wollte den nämlich jetzt gerade bringen. Nee, also, es fehlt die Frauenquote bei Future. Wirklich. Nehmt euch zumindest jetzt nehmt nicht euch so hoch, eine Schlagzeugerin, ne? Oder so. Camilla. Die zählt ja nicht richtig. Oh. Ja, eine Schlagzeugerin fände ich cool. Wenn, am besten eine Schlagzeugerin, die dabei auch singt. Das, das ich ist voll, geil. Alter, ich kann es voll nicht verstehen, so singen und. Kannst die Dame nehmen, die von bei Jamie XX gespielt hat, damals auf seiner BBC-Session. Ach so, die. Ich dachte, die von The XX, aber die war keine Drummer. Es war die von Churches. Die hat gedrummt. Aber. Der hat auch nicht gut gesungen. Er hat weder gut gedrummt noch gut gesungen. Ups. Das war keine gute Band. Ja. Ja. Nee, aber das muss ich an der Stelle wirklich mal bringen. Diese ganze Quotenscheiße. Du hast also, wie gesagt, ich meine, von K1 und von Pietro Lombardi, du erwartest natürlich von so einem Erzeugnis nicht wirklich mehr, aber diese ganze Ich reich, du Frau-Scheiße. Also ich finde, Kringorgasmus One hat es einfach konsequenter gemacht, weißt du? So, der hat da nicht so rumgeredet und so mit irgendwelchen Insta-Likes und du machst mich süchtig wie FIFA. Das ist dann einfach ganz klar gewesen, was da abgeht. Diese Social Media fixiert. Ich meine, bei einem Mike Singer macht es ja irgendwie noch Sinn, die Bratze ist damit aufgewachsen, aber Leute über 20, wenn Leute über 20 sowas schreiben, das nichts auf der Meta-Ebene damit zu tun hat, sorry. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Wenn du halt so ein propagiertes Frauenbild, auch Despacito war ja kein Pups besser, da musst du auch nicht. Despacito war der beste Song aller Zeiten, aber das ist ein anderes. Ja, Thema. da musst du dich auch nicht wundern. Ich meine, was gab's der große Shitstorm beim letzten ESC? Was war da der Punkt? Also abgesehen davon, dass der Iran vor Tel Aviv stand am nächsten Tag. Was? nee, Blödsinn. Hä? Beim ESC jetzt der letzte große. Der letzte große ESC. Was gewinnt? Eine fette Frau, die mit den Armen eine Hühnerbewegung macht. Gut, ja. Das und gegen was gewinnt sie? Gegen eine dünne Frau, die den Arsch wackelt. Du meinst gegen Michael Schulte? Nee. Es gab Zypern. Michael Schulte. Ah, die war Zweiter, oder was? Ja, die war Zweiter. Michael Schulte war Vierter. So. Ja. Der Dritte war dieser Kanye West-Verschnitt aus Österreich. Ach ja. Der hat die Juryplätze auch noch geführt hat. Der Schwede ist gleich mal zuerst rausgeflogen im Publikumsvoting. Aber nee, der Punkt ist halt, das ganze Bohai, man redet von Quoten und Festivals sollen Frauenquoten machen, bla, etc. Nee, es wäre doch mal ein Anfang getan, wenn. Aber nee, du merkst halt, wie sehr diese sexistische Scheiße drin verankert ist. In der Gesellschaft, wenn halt die Dame nicht dafür gebasht wird, dass der Song Seven Nation Army auf Bumsbeat gemacht ist und deswegen jetzt eine große Plagiatsscheiße läuft, wenn sie auch nicht dafür gebasht wird. Welcher jetzt? Seven Nation Army? Was? Nee, der. Also du redest von irgendwelchen K1-Song. Nee, ich rede von Toy. Ich rede von Toy, der. Ach so, von der ESC-Dame. Ja, genau. Die hat jetzt eine Seven Nation Army Plagiatsklage am Arsch. Ah. Aber das ist doch. Also, das ist ja gar nicht, oder? Ach, keine Ahnung, wo sie die Ähnlichkeit sehen. Aber anyway, ich hab's im Rhythmus. Ich hab's auch nur gelesen. Ja, aber der Rhythmus ist doch nur vor on the floor, oder nicht? Ja, es hat schon mal so ein bisschen perkussiv drin. Du, ich hab keinen Plan. Die Leute sehen ja heutzutage überall in allem ein Plagiat. Ja, es gibt ja nur 5 Melodien. Also, was soll man machen? Aber der Song Toy hat ja nicht mal vor on the floor, wenn ich das jetzt. Ach, ich hab keine Ahnung, was das Problem war. Ich hab das Finale geguckt, als das Ding zum ersten Mal kam, hab ich gesagt, das gewinnt und alle neben mir so, nee. Ja, das Dämlichste gewinnt, ist ja klar. Also ich meine. Du, ich würde mir gerne mal wieder eine professionellere Freakshow wünschen, statt irgendwelche Damen in großen Kleidern, die schlechte Balladen singen. Die Freakshow. Ja, aber man. Nur noch Freak sein reicht ja nicht. Man muss ja schon. Auch die Leute müssen dann sagen, aber sie ist eine ganz coole. So. Ja, es war ja auch Feminism-Scheiße. Ganz ehrlich, es war Feminism-Scheiße, schöner Bumsbeat, Freak, Winkelkatze. Das konnte nur gewinnen. Aber wie gesagt, der Punkt ist, aber darum geht's ja gar nicht. Niemand regt sich über den Bumsbeat auf, niemand regt sich über die Winkelkatze auf, außer diejenigen, die Cultural Appropriation schreien. Alle nur so, fette Frau. Und vielleicht noch ein bisschen antisemitische Scheiße hinterher. Aber, und in so einer Welt kriegst du halt auch das Bild, dieser Sexismus, wenn das ein Mike Singer so befeuert und halt auch von K1 unterstützt also wird. K1. Du trägst das halt in die Generation. Klar, Rock'n'Roll ist eine Frauenaufreisermucke. Das war ja immer schon so. Die ganzen Songs sind ja quasi für Frauen geschrieben. Es ist ja nicht, also umgekehrte oder in beide Richtungen funktionierende Love-Songs sind zwar meistens super, aber es gibt halt wirklich nur eine gefühlte doppelte Handvoll davon. Aber ja, der ja, bei K1 ist es halt plump einfach. Es ist ja, plump, K1 ist eigentlich nur die, K1 ist eigentlich nur eine sehr ehrlich ausgeprägte Spitze dieses Phänomens, finde ich. Ja. Ich bin dankbar für jeden, der sich sowas entgegenstellt. Nicht, weil ich dann de facto Partei ergreife für eine Gegenseite. Also oder für überhaupt für eine Seite, sondern weil es dann einfach mal angetaktet wird, weil es halt mal aus dem Ding rausfällt, weißt du? Oder nur ja, schon ein Love-Song, der umgekehrt funktioniert. Loud Place ist es genau deswegen so gut. Es ist auch aus 100 anderen Gründen so gut, aber der Text ist halt echt. Zum Ersten ist er lyrisch, funktioniert in alle Richtungen. Aber es ist halt auch, allein schon, dass es von einer Frau gesungen wird, das macht einen Song so viel stärker, als wenn das nur ein standardisierter Break-Up-Song wäre. Und abgesehen davon ist er sowieso genial. Stimmt, sind immer Break-Up-Songs, die dann aus beiden Seiten, so wie Somebody That I Used To Know. Oh, so einen hatte ich zuletzt so tatsächlich auch geschrieben, fällt mir gerade auf. Warte mal. So ein Break-Up-Song. Von zwei Seiten, ja. Und dann hast du dann beide Seiten beleuchtet, ja, quasi ich hab, in deinem Text? Also, das ist, ich war in so einer Art Songwriting-Camp gewesen, mehr oder weniger. Und da gab es so eine, die hat es richtig gut gemacht eigentlich so. Also ein relativ normaler Gitarrenakkord, aber es war halt so ein wirklich very standardized Love-Song irgendwie so. So auf Deutsch halt, so sehr cheesy irgendwie. Und der Gedanke war halt, dass man halt so, aber sie hat die perfekte Stimme dafür, also so eine richtig coole Stimme, die kannst du so richtig gut in eine Dorfkirche stellen und alle freuen sich so, weißt du. Und ich bin gerade mit der zusammen tatsächlich einen Song am Schreiben irgendwie, das heißt, wir nehmen praktisch das, was sie da hat so, also sie kann ganz gut Gitarre spielen, also so Zupfgitarre und so. Und sie singt halt, wir machen das halt als Duett und bisher haben wir halt so den Anfang von ihr so ein bisschen, den sie halt noch schreibt. Wir wollen halt diesen Übergang finden und wir wollen aber dabei die ganze Zeit dieses kitschige Balladen-Theme halten, was noch so ein bisschen, dann später noch ein paar 80er Keyboards drin hat. Und es fängt halt so ein bisschen an, so ja, man liebt sich und so, und aber gab Breakup und irgendwann kommt halt so dieser Part so, ich werde jetzt mal sie und er sagen und sie, unser erstes Kind, ich weiß, du konntest es nicht lieben, nur verständlich, es musste aus dem dritten Stock fliegen. Ich fand's nicht so schlimm, hast du das bald zum Verrecken, aber nächstes Mal hilf mir bitte, die Überbleibsel zu verstecken. Er, über das anstehende Kind wollte ich gar nicht reden, natürlich habe ich dir dann in den Bauch getreten. Ja, ich weiß, dieser Angriff kostete dich ziemlich viel Nerven, aber besser als es später wieder aus dem Fenster zu werfen. Ja, und dann sehr romantisch. Ja, weiß nicht. Ja, ich habe diese Tweets noch nicht gelesen, aber jetzt in dem Kontext sind auch ja, es kommt besser. Liebst du mich, fragte ich dich vor Gericht. Ich fragte, was soll das denn heißen? Ich würde dich doch sonst nicht zurechtweisen. Sie an die Schläge gewöhnte ich mich schnell. Hab sie wohl verdient, war nicht immer besonders hell. Eher, ich finde es toll, dass du bereit bist, dir das einzugestehen. Selbst in der Hauptschule habe ich keine blöderen Schlampen gesehen. Irgendwie sowas in die Richtung. Also auch so als schöne Duettballade. Schön. Ja. Ja. Muss man halt noch gucken. Ja, erinnert mich auch ein bisschen an Somebody That I Used To Know. Ja, ey, von den Lyrics ziemlich ähnlich. Ist echt nah dran. Muss aufpassen. Wo wir schon bei Somebody sind, Somebody Else von 1975 wird nicht nur als deren bester Song verschrien. Ist zwar nicht wahr, Andu ist ja, der was beste. Was ist mit Somebody von Kings of Leon? Ne? Ist das überhaupt ein Love-Song? Ja, keine Ahnung, ich kenne nur. Nee, aber wie gesagt, Somebody Else, das funktioniert auch in beide Richtungen, wenn man ein, zwei Worte. Ich glaube, Lorde hat den, glaube ich, auch dann live gecovert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Lorde. Die kann aber live nicht so richtig gut singen, oder? Ich weiß nicht. So hatte ich das. Leider, nicht. Ja. Also, sie hat eine geile Stimme, ja, aber live kommt das irgendwie nicht. Ich habe mal ihr Set gesehen beim mit C. Glastonbury? Schreibt man das? Nein. Das Coachella, genau, das Hipster Festival. Ja. Ja, das war irgendwie scheiße. Also was heißt scheiße, aber... Aber irgendwie bei den Coachella-Livestreams ist auch immer das Sounding kacke. Ich glaube, die verkacken die einfach. Die beim Coachella können auch nicht mischen. Das Coachella ist eine Wiese zum Selfies drauf machen. Die Leute haben echt große Probleme mit Coachella. Ne? Nee, aber die ganzen Bands sind Beiwerk. Wenn du ein Festival machst, das zur Hälfte aus Influencern besteht, dann kannst du eine VidCon machen. Oder ein Video-Day. Aber das ist ja nur entstanden so in den letzten zwei Jahren. So aber ganz ehrlich, auf Coachella sind teilweise richtig gute Acts dabei tatsächlich. Ja, das ist halt noch von das Überbleibsel quasi. Aber es entwickelt sich immer weiter. Das ist halt zu Fame geworden oder sowas, weiß ich. Ja, genau. Zu Fame, aber es sind halt einfach wirklich das ist, extrem gute Acts immer dabei. Videoday mit erwachsenen Menschen und guter Musik. Während ja fucking Future den armen Videoday nach Lukas Rieger oder Mike Singer leer spielen mussten. Ach, ist das wirklich passiert? Ja. Ihr habt mir so leid getan. Aber ich weiß nicht, ob da Lukas, nee, weiß Mike Singer oder Lukas, einer von ich beiden. Ich google es mal kurz. Wie fühlt sich das eigentlich das an? War Mike Singer, was war Mike Singer? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ein Live-Set spielt und niemand gibt einen Fick? So, das habt ihr vielleicht nicht oft, weil ich meine, eure Konzerte sind ja immer ausgebucht, aber ihr hattet bestimmt irgendwo mal ein Konzert so. Ja, also der Video-Day auf jeden Fall. Aber wie fühlt sich das an? Das ist doch voll eklig, oder? Man spielt da so und niemand gibt einen Fick, oder? Also es war halt nie niemand. Also es waren immer, selbst wenn von, weiß ich nicht, 2000 Leute, 100 Leute da Bock drauf hatten, wie beim Videoday damals, oder vielleicht 150 oder was auch immer, dann reicht es eigentlich. Ich find's gerade nicht. Also hattet ihr auch wirklich, sorry, hattet ihr mal, dass wirklich so niemand Bock drauf hatte, so niemand? Oder nicht? Okay, ich meine, also okay. Köln war ja cool, weil ihr da einfach alle Buddies hattet und bei jedem neuen quasi halt mach mal Lärm brüllen konnte, während du irgendwie die Drums angehalten hast in der Mitte von C4s. Das war Köln und Berlin zwei Jahre später war dann schon eine richtige Band, die sich live über die Technik ausgekotzt hat. Ich glaube, Felix hat zwischen jedem Song sich beschwert, ja, dass die Technik scheiße ist. Das, also ich muss mal sagen, bei C4s, das war nicht meine Schuld, okay? Ja, okay, dann war es halt die Schuld von Felix. Irgendeiner von denen hat die Drums. Was ist bei C4s passiert? Die Drums sind ausgefallen, also, und alles ist auseinandergebrochen. Nee, die sind nicht ausgefallen. Das war ein Break. Und in dem Break ist halt bei in unserem In-Ear-Monitoring ein Klick gelaufen. Tick, tick, tick, tick, tick. Damit alle im Takt bleiben halt. Und dieses In-Ear-Monitoring war so, also der Monitormischer hat es halt verkackt. Und deswegen hatten wir halt keinen Klick. So, und dann stehst du da und musst halt den richtigen Einstieg finden. Und es war sowieso alles schwierig, rhythmisch zu halten. Ja, André, ich kann dich beruhigen. Der gleiche Monitormischer hat am selben Video den Klick später auf die PA gepackt. Ja, ich weiß. Ich hab das gehört, Alter. Das war so krank. Wo will ich auf die PA? Was ist die PA? Warum habe ich keine Ahnung? Die eine Sängerin hat mit Klick gesungen. Halt. Also Klick auf der von der Stage kam. Ach so, man hat ihn gehört, den Klick, oder wie? Ja, genau. Oh, nein. Also im Livestream hast du nur den Klick gehört. Sehr lauter Klick, sehr, sehr, sehr kleines Rest. Vielleicht war es ja auch begraschen. Wahrscheinlich hat er einfach irgendwelche Kanäle umgesteckt oder sowas und dann. Edgy Percussion, Mann. Ich erinnere mich an dieses Zitat aus irgendeinem Video von Future, so nach dem Motto: Ihr wollt live spielen? Was? Ja, ich glaube, die Space Frogs haben das dann rekapituliert auf den Bezug auf den Videoday. Was? Ja, eben, dass irgendeiner von der Technik euch dann gesagt hat: Was? Ihr spielt live? Ach so. Ja, ja, ja, das war ja das Beste, Alter. Wir haben ja dann Stage Rider hingeschickt und. Also hat keiner gelesen einfach. Nein. Und deswegen sind wir auch davon ausgegangen, okay, ist cool, dass wir mit einer Band kommen. Okay, alles nice. Ich hatte sowieso das Gefühl, der ganze Videoday, das ist, ich meine, wer hat das geschmissen am Ende? PRG? Aber ich habe mitbekommen, dass, glaube ich, beim letzten Videoday war es das, dass irgendwann mal der Stream weggebrochen. Und ich habe mir nur so gedacht, okay, Stream weg, jetzt ist, also in den Anfangstagen war es normal, am Ende, als dann O2 das gesponsert hat, war es relativ stabil sogar. Also beim Telekom hat das immer gesponsert eigentlich. Telekom, ja. Beim Videoday 2013 haben wir Bullshit-Bingo gespielt, live in einem Stream nebenbei. Und dann haben wir jedes Mal einen gesoffen, wo der Stream weggebrochen ist. Alter, wir waren am Ende alles so betrunken. Ich glaube, wir haben das ein paar Jährchen durchgezogen. Bei 2015 ist dann Changeman vor die Kamera irgendwo geraten. Am Videoday hat dieses scheiß Bullshit-Bingo mitgebracht. Weißt du so, ja, die spielen das gerade in dem Stream hier. Ich habe ein paar Zettel gedruckt hier. Könnt ihr auch mitspielen. Nee, anyway, also wie gesagt, letzter Videoday, Mike Singer-Auftritt. Stream bricht weg und ich habe mir später auf Twitter sagen lassen, dass offenbar der Vorhang auf der Bühne gefallen ist, Mike Singer noch nicht da war, die den ganzen Scheiß wieder aufbauen mussten, dann lief der Stream wieder. Oh. Ja, also das spricht so für den Videoday an sich. Anderes ja. Zeug sind Sharpies, die Zeug angebrannt haben auf der Bühne, weil sie mal wieder nicht einen Mindestabstand hatten. Anderes Zeug wiederum sind komplett ausgefallene Videowände, die sind dann. Ja, ich vermisse es ja irgendwie, ne? Nächstes Jahr. Du, ich ganz ehrlich, dieses Jahr ist es ausgefallen. Nee, die haben sich ja auch aufgelöst. Ja, oder? Krachen hat es ja verkauft und dann gab es keine Sponsoren mehr. Also Krachen hat es im genau richtigen Moment verkauft. Krachen hat sich eh unsterblich gemacht mit diesem, hat jemand ein Kondom dabei auf dem Videoday 2014. Das kenne ich gar nicht. Aber manchmal bin ich so außerhalb der Welt. Du, wie gesagt. Das ist lange her einfach. Ganz ehrlich, also letztes Jahr, es war ein Elend. Ich habe getwittert, ein Familienvater aus dem Inneren der Arena hat getwittert und Luke Fair hat getwittert und hat alles kommentiert. Wir haben uns zu dritt einen Shitfest-Dialog geliefert. Aber das war's dann auch. Also, wenn drei Leute und ein Bot über den Videoday twittern, dann ist der Videoday nicht mehr relevant. Ja, vor allem ist er ja in der Lanxess-Arena gewesen, ne? Ja. In Köln, ja. Ja, die arme Lanxess-Arena. Das ist krass. Da passen ja aber auch 20.000 Leute rein oder irgendwie 18.000. Das musst du erstmal vollkriegen mit. Wie kannst du das denn vollkriegen und dann gibt niemand einen Fake? Wobei es muss doch. Ey, das kann doch nicht sein, zumindest die paar Fans von Lukas Rieger und so müssen doch zumindest ein bisschen rumgetweetet und so haben. Ja, aber vielleicht haben die weniger Fans, als man denkt, weil die sich einfach so viele Likes kaufen und so viele. Ja, die haben schon viele Fans. Also. Die haben viele Fans, aber vielleicht nicht so viele, wie man ja nicht. Ich meine, von den Followern gesehen, wäre Lukas Rieger ja auf einer Stufe mit was weiß ich, wer ist denn? Mit richtigen Musikern. Ja. Na, ich denke schon. Wie viel Follower hat dein Mike Singer? Keine Ahnung, zu viel. Also, was der hat doch 5 Millionen oder so. Ist das... Der hat doch. Ja, Was ich, ja. Warte mal. Was wollte ich sagen? Nee, also was mir aufgefallen ist, ist, dass es wirklich so ein ganzes YouTube existiert, was man gar nicht wirklich mitbekommt, weil es halt wirklich so tatsächlich, nein, weil es sich wirklich im Altersbereich von 6- bis 10-Jährigen abspielt oder so, die halt so, also man merkt es, dass ich, also mir ist halt bei meinem kleinen Bruder tatsächlich aufgefallen, weil ich wohne ja nicht bei dem in der Nähe oder so, aber was der teilweise so guckt und so, aber wie erfolgreich die einzelnen YouTuber sind, von denen ich teilweise noch nie was gehört habe oder dachte, die sind schon tot. Danny Yeston zum Beispiel. Kennt jemand noch Danny Burnage oder Danny Yeston? Der ist super groß, der hat 1,3 Millionen Abos und der macht richtig Aufrufe. Ich habe neulich auch, und diese ganze Kitty-Scheiße ist, hey Moritz, ist jetzt völlig durch die Decke gebrochen. Das ist alles, was die Kinder damals von YouTube gelernt haben, von Assi-YouTube wohlgemerkt, das machen die jetzt selber nach. Und das Ding ist irgendwie, der Kanal ist explodiert von 300 am Anfang des Jahres jetzt auf 600.000 oder so. Ich habe kurz geguckt, irgendein Netzwerk dahinter, ja, die neue Agentur vom Krachten. Es ist ein Kreis. Oh. Also das Allersickste sind wirklich, finde ich, so YouTuber wie Alphastein oder sowas. Kennt das jemand? Das kennt vielleicht gar keiner. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Von Spotify aus den Recommended. Echt? Alphastein? Ja. Es ist so, das ist wirklich der heftigste Scheiß. Also erstmal guckt euch diese Videos an, die Videos hatten jetzt. Ich habe da übrigens eine kleine Conspiracy. YouTuber, die in dieser Bubble drin sind von Alphastein, Minecraft-YouTuber wie Alterbeule und so, haben die gleichen Video-Thumbnails und auch die gleichen Videotitel. Die kopieren ihre Videos praktisch und machen die einfach nur aus der anderen Perspektive, aber es sind halt eins zu eins dieselben Videos. Und dieses Clickbait ist so real. Damito Kusita tanzen in Minecraft Noob. Damito Kusita Familie, Who's Your Daddy? Who's Your Daddy ist irgendwie so ein Spiel, was bei jüngeren Zuschauern auf YouTube ein Riesending geworden ist. Genauso wie Baldi's Basics, keine Ahnung. Das ist überall dabei irgendwie, Minecraft halt logischerweise immer dabei. Und die connecten Minecraft immer mit irgendwelchen Apps, so wie Granny oder sowas, im App Store, die irgendwie groß werden. Die man alle so an sich gar nicht kennt, weil die wirklich nur für diese Szene existieren, habe ich das Gefühl. Für diese Szene an YouTubern, die Kinder. Videos für... Kinder. Ja, aber es ist halt echt krass. Aber ich weiß es auch nicht. Also bin jetzt keiner von den Leuten, der sagt, oh, das ruiniert unsere Kinder. Aber halt, es ruiniert irgendwie die Jugend oder so, weil das ist Bullshit, weil man passt sich eh immer an und das sagt jede Generation und es stimmt nie. Das stimmt, aber es ist schon heftig. Also, man zieht sich ja als Kind immer Bullshit. Ja, aber stimmt. Es ist schon heftig, harter Bullshit. So. Ist halt echt so. Ja, aber wenn ich überlege, was Yu-Gi-Oh! Für ein Bullshit war. Yu-Gi-Oh! So. Na, ist auch. Es ist schon Bullshit, aber ich habe echt das Gefühl, es wird echt, also sorry, aber so fucking dümmer. Minecraft, ja. Also Alphastein. Hat jemand mal ein Alphastein-Video gesehen? Ja, natürlich. So, ich höre mir gerade einen Song an. Ich bin kurz pissen, bis das soweit ist. Ist grauenvoll. Es ist nicht nur grauenvoll, die ganzen Videos sind so. Er redet die ganze Zeit so. Und das Krasse ist, der hat auch Fangirls und sowas. Und es ist mega krass, so die so wollen, dass ihre Kommentare geliked werden und also die Kommentare, guck dir das einfach mal an, die Kommentare, das ist halt mega genial. Bester Typ bist du. Das ist halt Alpha. Cooles Video, bester Stein. Es geht hier jetzt noch so, aber es gibt teilweise richtig heftige. Alpha Stein. Bitte ein Herz, Alpha Stein. Damit okay. Tukusita ist müde. Was ist überhaupt dieses Damit Tukusita gewesen? Das weiß ich auch nicht. Das war sowas wie Crazy Frog bisschen, glaube ich. Keine Ahnung. Crazy Frog im 21. Oh, guck mal, Big Babo hat's verstanden. Er fuckt mich eigentlich richtig ab, aber es macht mir irgendwie Spaß. Big Babo. Ich habe auch 2-3 Videos gesehen, tatsächlich. Es ist halt echt... Von Alphastein. Und fand's geil? Fand's mega geil, Alter. Nein, aber... nice. Weiß nicht, Alterbeule kenne ich sogar noch von irgendwoher, von damals. Der war, glaube ich, in unserer Bubble drinne. Ich glaube, damals hat er noch so... Ich glaube, der hat damals tatsächlich so Kanalzerstörungsvideos gemacht. Und jetzt macht er... geil. Ich meine, und das ist halt wirklich so. Eiterbeule. Es ist wirklich so ein kleiner Inzestverein. Ah, der macht auch Minecraft-Songs. Ich glaube, Krachten hat mal zu den Abschlüssen der Videosays bei den Lester-Schwestern damals live gesagt: Früher gab es halt eine Bubble und heute gibt es 20.000 und die hassen sich auch alle gegenseitig noch. Und ich glaube, da ist was sehr Wahres dran. Also, der Punkt ist vor allem, um auf dieses Jugendverdorben und so zurückzukommen. Habt ihr so eine Antwort darauf, warum das so grassiert? Ich habe nämlich so das Gefühl, ich habe was. Sorry, ich war gerade total hypnotisiert. Ja, so. Ich habe gerade einen Eiterbeule-Song gehört. Mach mal raus, sag nochmal, was du gesagt hast. Tut mir leid. Jetzt höre ich dir zu. Ich glaube, der Grund, warum wir so dermaßen über die heutige Jugend dann quasi so ein bisschen diese Angst haben, ist, ich meine, wir waren ja auch doof. wir haben auch dumme Scheiße gemacht. Ich nehme mich da auch nicht, gar nicht überhaupt nicht aus. Der Punkt ist, wir haben es nicht ins Internet stellen können. Mhm. Man sieht's nicht. Wir mussten nicht zwingend eine Kamera draufhalten. Oder wir hatten, also sagen wir so, es war nicht belegbar. Sagen wir so, gewisse Nächte möchte ich auch nicht belegbar sehen. Und das war alles relativ cleanes Zeug im Vergleich jetzt. Aber generell, so allein schon die Tatsache, dass heutzutage überall jeder sein scheiß Handy zückt, scheiß 30-Megapixel-Kamera drin hat, das sind Welten halt, so rein von der Verarbeitung her. Und du findest den ganzen Müll, den du da machst, auch total geil. Das Problem ist halt, wenn er einmal im Netz ist, kriegst du ihn nicht raus. Ich glaube, das wird immer irrelevanter, glaube ich, tatsächlich. Weil, guck's dir mal an, jeder hat ein Twitter-Profil, das nicht schwer zu finden ist, wo so viel Bullshit getweetet ist. Jeder Zweite hat einen scheiß YouTube-Account. Wenn das irgendwie jeder Zweite hat, dann interessiert das auch irgendwann niemanden. Ja, schon, aber wenn du dann gezielt suchst, ey, ich könnte gewisse Leute aus dieser ganzen Emo-Bubble auf Twitter. Ich könnte die von vorne bis hinten zerstören mit ihren eigenen Tweets. Ich finde es gut, dass es eine Möglichkeit gibt, das Ganze kommunikativ zu teilen. Das Problem ist, das Internet, es gibt dir Bestätigung für jeden Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Du wirst immer irgendwelche Leute haben, die deine Scheiße geil finden. Selbst wenn es objektiv die größte Rotze ist. Und das Problem von uns Menschen ist, dass wir wir sind so ein bisschen gebaut, dass wir die Scheiße, die Bestätigung für die Scheiße halt suchen, weil wenn die Scheiße sich als Scheiße entpuppt, haben wir unter Umständen ein Problem. Verstehst du was ich meine? Teile davon verstehe ich. Ist ein großes Thema, muss ich ganz ehrlich. Ich beschäftige mich damit sehr viel und ich glaube, dass du schon weiter gedacht hast als ich bei diesem Thema direkt oder zumindest von einem anderen Pfad aus drüber nachgedacht hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich was Ähnliches auch schon mal nachgedacht habe, aber ich glaube, du hast einen anderen Eingangsweg gefunden. Ich glaube, der Eingang war sehr spannend, weil ich habe, muss dazu sagen, damit kommen wir zum Future-Thema. Ich war nämlich auf der Tour. Und Mike bringt jetzt die Hook. Ich wollte schon sagen, wir reden beinahe, wir sind bald bei 3 Stunden. Ja, wir hängen noch eine vierte dran. Radio Nukular können wir schlagen. Du hast vorher schön angetönt mit diesem, Lukas Rieger hat wahrscheinlich gar nicht so viele Fans, alles Bots. Ich habe diesen Tweet gelesen, von wegen, Future hat auch keine große Community, einfach 500 Leute, die zu jedem Konzert fahren. Ja, ist ja, also ich meine, ist was dran, oder? Sind vielleicht nicht 500, aber ich, auf jeden Fall. Es gibt ja so einen Artikel, der 1000 True Fans heißt der. Und da geht es auch so um die Theorie, dass du keine Millionen Fanbase brauchst, wo die Fans eh alle irgendwie so ein bisschen nicht caren, so, sondern du brauchst halt einfach 1000 Fans, die wirklich into dem sind, was du tust und auch sich dafür interessieren, was so rauskommt und sich damit beschäftigen halt. Ich glaube, es ist viel wertvoller als, ja. Kennt eigentlich von jemand von euch das die tschechische Version des typischen Andy-Intros? Ich wollte das mal gerade hier reinhauen. Was? Also ich habe es gerade reingehauen mit Timestamp. Das ist echt gut, finde ich. Übergang auf Doom, Alter. Master auf Überleitung. Andy. Ja, nicht schlecht. Zeuer Andy. Aber ich kenne das Original gar nicht. Weil du kennst das Original nicht. Ich weiß nicht. Ist schade. Was ist das für eine Serie? Ich weiß nicht, aber es ist ein gutes Intro. Kannst du durchskippen. French, German, so. Oh, das Deutsche ist auch nicht schlecht. Es ist teilweise, ich glaube, das Russische ist das Schrecklichste. Ja, da werden irgendwie noch die Credits vorgelesen und außerdem wurde es irgendwie in einem Badezimmer recorded, habe ich das Gefühl. Charakterdesign, Projekt. Polnisch ist mit Abstand das Aggressivste. Oh ja, Russisch ist wirklich schlimm. Naja, wollen wir langsam einen Abschluss finden? Ja, Mann, Alter. Langsam mal einen Abschluss finden. Ja, ich hatte noch zwei Dinge. Zwei Dinge? Zwei Dinge zur Tour noch und dann machen wir mal das Fass hier dicht. Wir haben ja noch ein paar. Yes. Kann man fast zwei Podcasts ausmachen. Ja, vielleicht, wenn wir im August wieder nichts hinkriegen. Ja, wir können einen machen über Musik und du kannst es so schneiden, magischer Schneidemeister, dass du einen machst über Musik. Einen über Döner. Und einen über Döner und Existenzkrisen, weißt du? Ja, ist gut. Ja, kann ich, so als kann ich Bonus. Vielleicht kriege ich es hin. Ja, als so. Bonus-Content. Als Bonus die Blaswandler-Diskussion. Nee, also wie gesagt, zum einen, bei der Tour war ja eure erste Back-to-Back-Tour. Wie war die Post-Content? Du bist immer dumpfer. Oh, sorry. Alle werden immer dumpfer. Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass wir echt langsam in der Richtung. Scheiße, halt. Ich werde auch langsam ein bisschen müde. Ja. Ja, wir haben jetzt die drei. Ja, wir haben sie, ich glaube, wir haben sie voll. Also, wie gesagt, wir hatten. Wir haben die drei Stunden, haben wir auf jeden Fall voll. Ja, du, der Anfang war wie üblich. Wir hatten zuerst mal keinen TS. Danke nochmal an den TS mit dem unaussprechlichen Namen: bronies.de. Ich werde nie und nimmer erwähnen, worüber. Stimmt. Ich werde nie und nimmer sagen, worauf wir gerade aufnehmen, aber wir sollten uns einen TS machen. Danke, Brain. Bronies. Danke, BrainContent.TS, dass du jetzt trotzdem down gegangen bist, nachdem du 3 Jahre lang von einem toten Menschen noch seinen Restguthaben aufgefressen hast. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Danke. Ist das wirklich so? Also, der Typ, das war ein alter Cutter von BrainContent, der hat damals den TS finanziert und wir haben ihn. Wir wollten den eigentlich zum Ende noch mit einladen, aber wir haben nie wieder was von dem Mann gehört. Der war Mitte 2016 komplett verschollen. Der TS hat auch 3 Jahre gelebt. Habt ihr seinen Namen mal gegoogelt? Ob da Todesanzeigen sind ich oder hab, so? Ich habe keinen Plan. Lars hat, glaube ich, hat ein bisschen was gemacht. Aber Lars ist, wenn Lars das nicht kann, als Journalist mit seinen, ja, whatever. Also das, wir haben es nicht, das war das Problem. Erzählt er nicht immer nur, dass er ein Journalist ist? Das ist ja Newstime. Nee, das war doch dieser andere Typ, der diese Drachenlord-Doku gemacht hat, der immer seinen Preis. Das ist Dennis Leifels. Dennis Leifels, ja. Aber das ich werde hier aktiv im Internet gemobbt. Ja. Oh Mann. Ja, du. Ach ja. Ja, wenn du deinen Selbstwert auf deine Opferrolle, das ist ja auch der Punkt. Eine Depression ist nichts Schönes, aber wenn du stolz bist. Nein, wir fangen jetzt nicht an, das ist zu viel. Ich muss jetzt langsam echt schlafen. Ich muss morgen um 7 Uhr raus. Scheiße, ich nicht, aber. Ich auch. Nee, ich nicht, aber ja. Einfach mal gut, mitziehen. Gut, dann sage ich, schön, dass das geklappt hat. Wir hören uns, wann ist der Takt? Danke an bronies.de, muss man nochmal sagen. Das himmlische Brony-Forum. Sponsored, not das sorry. Da, wo ich tief verwurzelt bin. Du, jeder hat seine. Ich gehe noch ein bisschen ins Ponyville. Jeder hat so seine Jugendsünden. Wo wollen wir denn hin? Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz in Gaming 2 gleich und fragen, was so geht? Ich würde ins Apple Loser oder ins Manhattan, das ist witzig. Da ist aber niemand da. Und außerdem sind das wirklich existierende Orte in der Serie, muss man dazu sagen. Das haben wir nicht ausgedacht, also ja. Es gibt eine richtige Lore, es gibt richtige Karten und sowas. Es gab ja auch 4 Staffeln, aber nach Staffel 2 wurde es scheiße, ganz ehrlich. Abgründe. Also, ey, Staffel 2 war gut. Staffel 2 war wirklich gut. Also, was heißt gut, aber halt schon nice. Also, ich hatte als Kind einen Fernseher mit 3 Sendern und ich durfte da nicht davor sitzen. Nee, ich habe das nicht als Kind geguckt. Da war ich schon. Das kam nach meiner Anime-Phase. Das kam ja erst vor 5 Jahren oder so. Das war in meiner Rammstein-Phase. Meine Pony geschaut. Passt aber. Passt da.